Punkten M und B dazu verleiten, uns einen Jingle zu schreiben. Wir haben zwei bekommen, den zweiten kriegt ihr aber bei der eigentlichen schweigenden Mehrheit dann zu hören. Wir haben uns nämlich geeinigt, wir nehmen einen für dieses Format und einen für die schweigende Mehrheit. Nee, Madame, du bist nicht anonym. Aber du stellst dich gleich selber vor, wenn ich dich angerufen habe, und da kannst du selbst entscheiden, wie viel du dazu sagst. Jetzt muss ich mal deine Nummer raus. Ich habe hier so viel Elektronik stehen, dass es ernsthaft echt langsam unübersichtlich wird. Ich brauche einen Techniker, scheiße. Dann wollen wir mal die Nummer eingeben. Achso, die hätte ich auch laut mitlesen können eigentlich. Ach, jetzt muss ich auf laut stellen. Habe ich schon wen dran? Nö. Ah, ich höre ein Freizeichen. Guten Abend. Bin ich jetzt richtig, ja? Du bist richtig. Das heißt, hallo, das grüße dich. Habe ich schon mal geschafft. Stell dich selber vor, dann kannst du auch genau steuern, wie viel du sagen willst. Ja, mein Name ist Tanja und auf GC bin ich als Vielvibe-KR für Krefeld unterwegs. Wie kommt man auf Vielvibe eigentlich? War Vollvibe naja, besetzt, oder? Bitte, ich habe das erst nicht verstanden. War Vollvibe besetzt, oder? Ja, Vollvibe hört sich ja nicht ganz so, naja, passend an. Aber ja, Vielvibe passt halt auch, ne? Optisch als auch so. Von, ja, komplett. Boah, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, gibt's ja gar nicht. Ja, ach, Mann, für die drei naja, Zuhörer da, Mensch. Stell dir doch, wer hatte die roten Pumps an? Usimo? Ich weiß nicht, das sollte Usimo, glaube ich, ne? Oder ja. Sieht Jan gleich die roten Pumps an? Ja, stell dir den vor, dann wird es schon viel ruhiger. Aufgeregt sind alle ein bisschen, das ist aber, ach mein Gott, was passiert doch nichts. Die paar Hörer, die wir hier haben, die bringen uns nicht um. Na, ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin ja mehr so die Quotenfrau, dank Usimo dazugekommen. Aber ich höre deinen Podcast sehr gerne, finde es auch ganz spannend. Halt, das ist ja nicht abgesprochen. Aber nein, ernsthaft, wieso bist du über Usimo dazugekommen? Wie muss ich das verstehen? Über Twitter. Ah, okay. Hattest du wohl gesagt, oh, ich habe gar keine Frau und immer. Ach, nur du Männer. Meinst jetzt zum Podcast? Ich dachte, du bist beim Cashen. Mensch, jetzt komme ich also, ganz zu. Ja, beim Cashen, ja, Entschuldigung. Ich war beim Podcast. Nee, beim Cashen auch irgendwo durch Usimo. Also ich habe angefangen 2009, irgendwann im Sommer. Oh, ist ja auch schon ein bisschen länger. Ja, naja, ich bin halt kein Silberrücken, ne? Ja, da haben wir so nah beigefangen. Ich glaube, der Kommentator weiß gar nicht, was er da angetan hat. Naja, nee, also 2009, wobei ich vom Cashen schon mal bestimmt 2006 oder so gehört habe. Ja. Und, aber natürlich auch kein GPS-Gerät oder nichts in der Hand gehabt. Und dann hat man das mal so zur Kenntnis genommen, wusste aber auch nicht wirklich, was das ist. Und dann war ich auf einem Seminar und dann sagte eine Teilnehmerin, oh, ich muss jetzt noch cashen, ich verabschiede mich mal. Und habe mir das dann von ihr nochmal genau erklären lassen. Fand ich dann nicht unspannend und habe gedacht, na, da du ein bisschen lauffaul bist, wäre das ja vielleicht auch mal was für dich. Das kenne ich. Ja, und dann habe ich das irgendwann mal selber ausprobiert, dank iPhone, ich gebe es zu. Das gehört also auch zu denen, die als erstes noch mit dem 3G, mit so unheimlich guten Empfang. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ich hatte dann auch so die ersten 5 DNFs, bevor der erste Fund kam. Man hat mich, glaube ich, auch ein bisschen dämlich angestellt. Ach, das hat doch am Anfang jeder, also ich glaube, da bist du nicht alleine. Naja, und dann hatte ich auch zeitgleich eigentlich mit Twitter angefangen. Und habe dann natürlich nach dem Hashtag Geocaching gesucht, ob da jemand schon unterwegs ist. Und so bin ich damals dann an Usimo geraten und habe dann gleich so die schönen Newbie-Fragen alle auf einmal gestellt. Also mal langsam, junge Frau, wie wär denn mal, wenn du zum Stammtisch kommst? Und so sind wir dann zum sehr schönen Stammtisch in Kaltenkirchen, den machen die netten Leute immer. Mhm. Kaldenkirchen, Entschuldigung, nicht Kaltenkirchen, werde ich eh immer gerügt. Ja. Ja, das glaube ich. Und weiß nicht, kennst du die netten Leute? Also die waren mal hier, glaube ich, sogar für eine Woche hier oben irgendwie auf Urlaub in Stade oder in der Nähe. Aber wir hatten kurzen E-Mail-Kontakt, glaube ich, damals mehr aber auch nicht. Also der Name ist mir Begriff, die sind ja auch, glaube ich, schon ganz schön unterwegs, aber mehr ja, auch nicht. Ja, ziemlich lange auch schon. Silberrücken. Ja, da sind und Rückinnen. Ist ja auch die Heike dabei. Ja, und so bin ich dann mehr oder weniger zum Cashen gekommen. Das war damals sehr gut. weil ich habe jetzt auch öfter bei euch, ihr sprecht ja öfter im Podcast drüber oder bei dem letzten, bei der Telefonsprechstunde, gab es ja auch so ein bisschen immer mit den Neuen und hin und her. Ja. Und wann legt man den ersten Cash und so weiter. Also für mich war das richtig gut, dass mir das jemand mal erklärt hat. Damals war die Plattform geocaching.com ja auch noch schön in Englisch. Ja, ja, stimmt. Auch eine kleine Hürde. Ich bin zwar des Englischen mächtig, aber... Ja, ist was anderes als die Muttersprache, ganz klar. Das war ein bisschen... Also insofern war es ganz nett. Und ich gehörte auch zu denjenigen, die sehr schnell schon einen Cache gelegt haben. Zwar, wenn auch in netter Ecke, aber nicht so wirklich gut versteckt. Wie viele Founds hast du denn jetzt so über den Daumen? Einfach mal, um das einschätzen zu können. 750. In 2-3 Jahren? Ja, ich bin so mehr die Genusscacherin. Ja, das also, kommt... Oh, das ist wieder ein schwieriges Wort. Gut, dass du das gesagt hast, sonst kriege ich wieder... Na, Sissi nicht ganz. Also kommt drauf an. Also wir haben... also das kann ich nachher erzählen. Was soll ich denn jetzt noch zu Ende erzählen? Guck mal, habe ich den Faden schon verloren. Ach so, nee, mit meinem ersten versteckten Cache. Mhm. Das wäre ganz gut gewesen, wenn man gesagt hätte, du musst erst oder darfst erst ab 100 oder so legen. ja, weil ich habe gedacht, guck mal, du gehst jetzt cachen, nutzt die Caches der anderen und du musst auch was zurückgeben. Ja, stimmt, das denken viele. Das war eigentlich gar nicht, also mir war es gar nicht so bewusst, ohne Pflege und tralala, sondern ja, einfach nur so, du spielst damit, also musst du auch was dazu tun. Mhm. Und insofern finde ich das ganz interessant, wenn man da wirklich mal eine Sperre reinpackt. Aber das nur nebenbei. Ja, aber guter, also ich höre den gerne, weil ich plädiere da schon, ich weiß gar nicht, wie lange für 100 Stück zu suchen. Also selbst wenn es ein talentierter Verstecker ist, einfach so eine gewisse geringfügige Erfahrung kann da echt nicht schaden, finde ich auch. Das hat auch nichts mit Silberrücken oder Ähnlichem zu tun, sondern nee. Das ist, was da teilweise sonst liegt, ist einfach, da geht schon mit der Dose los, dass die ganze Welt scheinbar glaubt, eine Fotodose ist wasserdicht. Ich weiß nicht, wo diese Theorie herkommt. ja, aber weißt ja, ne? Nee, hätte sich gelohnt. Also insofern finde ich das ganz gut. Und wir haben auch hier in der Region ein paar neue und manchmal ist es auch ein bisschen, ja, nicht so schöne Caches, die dann gelegt werden. Aber ich habe durchaus schon bei einigen Stammtischen, also ich bin eine, die ganz gerne geht. Wir haben ja auch unheimlich viele nette Menschen in der Region. Rheinland halt, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Da haben wir den. Ich muss ja erwähnen, hier den Tünnis, der guckt, der hört sogar zu heute. Traveling Jack. Paar kenne ich ja auch da unten. Naja, gut, ist jetzt nicht ganz deine Gegend. Ja, aber ums Eck. Das ist ja nicht weit. Das passt schon. Naja, und insofern ist ganz nett. Und da sind dann auch öfter mal neue und die sich dann auch informieren. Ne? Also wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn man das etwas mehr forcieren würde. Ja, der Weg führt dahin. Ne? Das war ja früher eher so, ja, will man die wirklich an der Hand nehmen oder nicht. Aber ich glaube auch, dass der, da wird es nicht dran vorbeigehen. Ja, Tünnis schreibt gerade, 100 Stück ist doch heutzutage eine Woche locker machbar. Stimmt, aber trotzdem hast du dann wenigstens 100 Stück erstmal gesehen und weißt selber, was vielleicht einen ärgert oder wo mal ein nasses Logbuch ist oder... Ach, das sind ja so Kleinigkeiten manchmal, die so einen Cache eigentlich madig machen, der sonst gar nicht mal so übel wäre, finde ich. Das stimmt, machst du eigentlich Powertrades oder so? Ach, das ist so ein Thema. Ich habe mal einmal im Leben einen mit 60 Stück gemacht, das war der größte tatsächlich, an einem Tag, mit dem Fahrrad. Um das echt auszuprobieren. Damals habe ich ja noch Filme gemacht. Und den bin ich Filme gemacht? Ja, auf YouTube. Ich hatte da mal 300 Geocaching-Filme stehen, ja. Echt? Ja, dadurch bin ich eigentlich auch eher bekannt so gewesen in der Szene, durch die ganzen Filme. Du bist bekannt in der Szene. So einer. Ja, oder wie man das nennen möchte. Das hört sich jetzt so großkotzig an, aber man kennt dadurch halt einfach viele. Das kommt so, ja. Du weißt, dass so eine Art Pseudo-Berühmtheit gibt es ja irgendwie. Das ist ja ganz merkwürdig in dieser Community. Aber durch die Filme waren halt tatsächlich viele kannten die. Das hatten irgendwie 200 Abonnenten, die das regelmäßig geguckt haben. Und dann. Mhm. Nee, und da hatte ich mal so einen Powertrail gemacht und. Ja, also ich kann durchaus verstehen, dass manche da Spaß dran haben an diesen Zahlen letztendlich. Darum geht es ja bei diesen Powertrails hauptsächlich. Man muss es ja mal so realistisch sehen. Meins war es nicht so. Also allein das Loggen danach ist ja die Hölle. Ja gut, aber 60 Stück an einem Tag, also ich glaube, unser höchstes war vielleicht mal 15 oder so oder 16, keine Ahnung, steht halt nicht bei uns im Fokus. Wir gucken wirklich nach den Favoritenpunkten, weiß nicht, wir machen auch Urlaubsplanung, gucken wir auch mit GC-Tours und alles, vieles aber auch, was so in der Region empfohlen wird. Mhm. Oder wenn man sagt, okay, ich muss dienstlich da und da hin und habe vielleicht vorher, nachher noch Zeit oder hänge einen Tag dran, dann hört man sich da schon mal ein bisschen um, welche Caches gut sind und Ja, klar. die stehen dann auf dem Programm. Also ich, im Prinzip bin ich auch eher so bei dieser 15 bis 20er Grenze, wenn es hochkommt. Und dann habe ich einfach keine Lust mehr so richtig. Tünnis sagt gerade, ich mache Masse. Stimmt, ab und zu schon. Da Tünnis nicht unrecht. Ich probiere die immer wieder mal aus. So. Also Power Trails ist es, trifft es auch nicht. Wie gesagt, da reden wir jetzt von 40 Stück oder so. Und die finde ich dann auch schon anstrengend. Also ein schöner Multi finde ich persönlich schöner. Aber die Abstimmung mit den Füßen sagt ja, dass die... die Powertrails beliebter sind, muss man ja mal so sehen. Ja, stimmt. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also gut, wir hatten auch noch keinen, okay. Aber ich meine, es gibt hier auch in der Region, habe ich auf Facebook gelesen, durchaus einige, die sehr nett sind oder auch beim Stammtisch schon mal gehört, die ja dann auch nicht nur das reine, weiß nicht, mit dem Auto fahren, rein, raus, Oh, das ist, sondern nee, auch das geht schöne gar nicht. landschaftliche Dinge dann auch haben, ne? Oh, mit dem Auto wirst du ja irre. Also wenn ich dann fünfmal ein- und ausgestiegen bin, da bin ich dann wohl zu alt für oder was, da fühle ich mich wie ein Rentner. Echt, ich finde, das macht auch müde irgendwie, dieses Ein- und Aussteigen. Also wenn, dann muss ich schon zu Fuß oder mit dem Fahrrad sein. Also sonst, boah, nee, mit dem Auto geht gar nicht. Oh. Ja, doch, also wir machen schon mit dem Auto, also nicht mit dem Auto jetzt Cash oder so, sondern wir verbinden das schon mal manchmal ganz nett mit einer Cabrio-Tour oder so und Ja, das laufen ist ja was dann von da aus in der anderes. Gegend rum, ne? Ja, aber das ist ja auch nicht dann dauerndes Ein- und Aussteigen, sondern nimmt man mal ein Nee, paar es gibt mit keinen vielleicht. Trail oder so, ne? Um Gottes Willen. Mit dem Cabrio, lasst es offen stehen. Kommt drauf an, manchmal nicht, manchmal ja. Wie das Wetter ist und ob wir länger weg sind oder nicht, also weiß ich nicht. Letztens hatte ich meinen ersten Where I Go gemacht, fand ich Ja, übrigens sehr klasse. habe ich gelesen, ja. Das fand ich richtig gut und Austriaca hier aus Ratingen, die legt sonst eigentlich ganz fiese, aber unheimlich gute Mysteries, Ja. so Fünfer. Oh. Und wir haben mal so eine kleine Einsammeltour gehabt, das war sehr nett und dann haben wir den Where I Go auch von ihr gemacht. Kann ich nur empfehlen in Ratingen. Mit was hast du das gemacht? Mit was für ein Gerät? Ja, dann sind wir jetzt mit beiden losgegangen. Also mit Freeflight, mit der gehe ich immer zusammen los. Ja. Sie mit iPhone, ich mit iPhone und mit dem Oregon. 450 habe ich. Ja. Und dann wirklich ja, in jeder Hand ein Gerät. Ja, habe ich Beides auch ging gemacht. sehr gut, jedenfalls bei mir. Weil Susanne hat sich nachher das iPhone verabschiedet. Irgendwie war die Cartridge da nicht ganz richtig. Insofern war nicht schlecht, dass wir da zwei Geräte hatten. Ja, zwischenspeichern Und sollte man viel, ja. weiß ich nicht, das, ich habe mich da auch ein paar Mal verdrückt, ne, so ein bisschen dösbaddelig da hin und her gedrückt, war trotzdem alles okay. Ich meine, jetzt war der nicht riesig lang, keine Ahnung, wie lang ist der, 3 Kilometer oder was, wir Ja, haben okay, vielleicht das 4 ist, ja. draus gemacht, aber das war es dann auch, weil wir ein bisschen vor- und zurücklaufen mussten, bis dann irgendein Punkt oder eine Zone da erkannt worden ist. Ja, du hast beim Smartphone immer so ein bisschen das Problem mit dem Akku halt. Also wenn der dauert, also wenn der Where I Go auf dem Android läuft, Ja. dann ist er nach 2, 3 Stunden der Akku weg. Also. Ja, nicht. Ja, es geht ja. Ich habe so einen Zusatz-Akkupack, dann funktioniert das schon. Aber das iPhone dürfte auch ganz schön was weglutschen, während das läuft dann, ne? Obwohl das ging, das hat den ganzen Tag gehalten, Ah, ohne okay. Probleme. Also das Oregon hat ja gar kein Problem, fand ich. Also das lief ja gut, also bei mir gut durch. Ich habe das auch in Schwerin gemacht, ne? Mit dem Android in der linken und dem Oregon in der rechten bin ich dann mit Heike durch die Stadt gelaufen. Ja. Und haben wir dann diesen etwas längeren Vergoda gemacht. Und Der muss auch gut sein, ne? also Wir hin haben und ja hier zurück für beide, ja. Lost MV leider nicht mehr geschafft. Wir sind eine andere Route gefahren. Aber der muss gut gewesen sein. Ich bin Aber du jetzt. bist doch da, na, für mich ist alles südlich da unten, aber Nyrolf hat doch jetzt, glaube ich, neun gelegt. Und so wie ich den einschätze, ist das bestimmt ein etwas aufwendigerer. Ist das nicht so, ist das so weit von dir? Ich weiß das gar nicht. Wer hat ihn nicht? Nyrolf. Die machen diesen Süd-Süd-Niedersachsen-Podcast. Oh Mann, wo waren das? Das war eine, ich sag mal, ganz grobe Richtung Bielefeld so. Das ist, also es passt schon, das sind, weiß nicht, 200 Kilometer, glaube ich, von hier. Naja, mit dem Cabrio. Ja, genau, bei schönem Wetter passt Ja, das wem schon. sagst du das? Nein, also muss ich mal gucken, hier liegen noch einige. Also das war immer so, vorher hatte ich ein anderes Garmin und halt nicht so Algo-fähig, dann hat man das immer so vor sich hingeschoben. Und ja, jetzt haben wir es mal ausprobiert, werden es aber auf jeden Fall öfter machen, denke ich, weil es so eine andere Art von Multi ist. Das macht noch Spaß. Also ich finde die Dinge auch, also nicht immer, aber manchmal nicht schlecht. Gerade auch im Winter finde ich sie toll, weil dann kannst du unabhängig vom Wetter los. Und da gibt es ja mittlerweile, also ich finde es schade, dass die so stiefmütterlich bei GC.com behandelt werden, weil eigentlich kann man da, die haben ja echt wirklich Möglichkeiten. Also ich habe jetzt gerade so eine Fahrradrennen gemacht, da musst du so in 550 Sekunden so eine gewisse Ja. Strecke mit dem Rad abfahren, also super gemacht als Wergo. Also Ja. richtig, da hat richtig Spaß gemacht. Also kann ich, Wergo kann ich auch dir, mach bloß weiter mit, kann ich dir nur empfehlen. Die sind einfach gut, die Dinger. Finde ich auch, aber die machen ja jetzt mehr hier mit QR-Code und Ah, Challenge, ja. habe ich gelesen. Hast du eigentlich viele Challenges? Ich? Ist die Mehrzahl Challenges? Ich habe exakt null. Null? Ja, Ja. ich auch. Ich habe da so gar kein Interesse dran, muss ich gestehen. Du hast, achso, du bist, hast ja 2009 angefangen. Also im Prinzip. Betone es nochmal. Ich habe gesagt, okay, komm, einmal noch. Einmal, also viel Vibe hat 2009 angefangen. Ich muss das mal einstreuen, weil Tönnies gerade im Kommentar fragt, mit wem ich eigentlich spreche. Und der andere Vergo ist so Münsterland, siehst du, wird auch gerade eingestreut. Also dieser Chat ist immer sehr hilfreich, der ist sehr schnell dabei. Ja, ich habe auch gerade mitgelesen. Ach Ist so, das eigentlich Hatti okay. 1971 oder der Hatti von netten Leuten, den ich da lese? Weißt du auch nicht, ne? Na egal. Nee, ich guck gerade mal. Ja, nee, weiß ich, frag mich mal. Ich gucke da auch mal noch mit einem Auge drauf, weil ich hier muss hier nebenbei auch mal noch das Mischpult so ein bisschen im Auge halten, damit wir soundmäßig in etwa gleich bleiben. Komm, beweise, dass du multitaskingfähig Ja, bist. ich brauche noch einen Techniker irgendwie. Das da muss ich noch mal einen einstellen, glaube ich. Nein, aber wo waren wir? Where goes? Genau, where I goes und Tönnes hat gesagt Münsterland oder so. Nee, Dennis hat nur gefragt, mit wem ich gerade spreche. Ach so, okay. Wen fragt er mit akustischen Problemen? Egal. Nee, wo waren QR-Codes? Wo waren wir beide? Jetzt bin ich auch. Siehst du, jetzt habe ich den Faden auch verloren. Passiert nicht nur dir. Waren bei QR-Codes und Challenge. Genau, Challenge. Deswegen 2009, siehst du, jetzt denke ich wieder dran. Die gab es ja früher im Prinzip schon. Und zwar gab es ja früher die Logbedingungen. Weiß nicht, ob du die noch Ja, kennst. doch, die kenne ich auch noch. Ja, bei Mysteries. Ja, Genau. Mystery mit Logbedingungen. Ich weiß bis heute nicht, was da jetzt was anderes sein soll als ein Challenge. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das abgeschafft haben. Ja, das fragt sich Also. die ganze Welt, glaube ich. Also abgeschafft haben sie es, weil es übertrieben wurde. Also die Logbedingungen waren dann teilweise echt absurd. Also das hatte nichts mehr mit Cachen zu tun. Sondern so deutschtypisch wurde versucht, über diese Logbedingungen so seine ganz eigenen Regeln einzuführen. Und da hat wohl Geocaching.com irgendwann oder Groundspeak irgendwann gesagt, nee, nee, also das ist ein Scheiß, das machen wir nicht mehr. Ja, und dann haben sie wieder eingeführt. Jetzt frage ich mich bloß nicht, warum. Ja, komisch. Hast du schon Munzis oder Manzis gemacht? Ja, habe ich 10 gelegt und ein paar gemacht und gemerkt, das hat nicht, nee, das nicht. Also ich kann das verstehen, dass man das macht. Also auch der Teufel hat hier auch mal gesagt, hier der unser Louis Cypher Ja. in Business-Klamotten geht da dann Ja, gerne das ist sowas praktisch machen. dann, ne? Aber ich konnte da nichts mit anfangen. Nee. Hast du die denn gemacht schon? Ich habe einmal gemacht Und? vom Kölner Stadion und habe mir da einen Wolf gesucht. Da hätte man dann gut 2 Meter sein müssen, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Hab den dann zwar auch gemacht, aber ich denke, naja, weiß nicht. Also irgendwie ist dieses Aha-Erlebnis doch schon größer, wenn man so ein Döschen Ja, öffnet. ja. Finde ich persönlich. Und da Sehe ich ich bin ja genauso. eigentlich mehr so eine Lauffaule. Und dann ist so ein Multi immer sehr schön, wenn er so alle 500 Meter irgendwas zum Suchen hat. Das treibt mich dann an. Scheiße ich mich immer selbst ein bisschen. Und dann ist es schön, wenn man dann so zum Ziel sich dann auch in das Logbuch eintragen kann. So Ja, rein ja. vom Kick her, finde ich, ist das optimal. Und Ja. naja, einmal klicken und so einen QR-Code dazu lernen, ist nicht so mein. Diesen Effekt zu haben, da am Ende was in der Hand zu haben und zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, ne? Das stimmt, das sehe ich aus. Also gerade bei Multis so, oh, herrlich. Es ist, und vor allen Dingen, egal wie lange man dieses Hobby betreibt, es ist immer und wieder noch ein geiles Gefühl, am Ende dann dieses Döschen zu unterschreiben. Genau, das finde ich auch. Hier im Chat steht gerade, gibt auch Manzis mit Döschen. Genau, die Oh. finde ich ja auch wieder schön. Ja, aber Da ist er dann, ist er so eine Kombination, das mag ich auch ganz gerne, so ist nicht. Dann hast du wieder, also ich habe zum Beispiel auch hier einen im Bundeswehrgelände versteckt, ja, da ist der Telefonempfang dann schlecht. So, und da geht schon wieder los. Also, ah, das ist mir, ich glaube, das ist mir ein Tick Technik zu viel, die Manzis. Also das ist zu viel Elektronik statt Suchen, so könnte man das sagen. Ja, also ich plane jetzt gerade einen und da war ich jetzt mit Usimo auch am Samstag unterwegs, der halt auch QR-Codes hat, allerdings nur um eine weitere Wegstrecke zu erhalten. Vor Ort musst du dann auch noch schon einige Sachen machen Ja. und da finde ich das ganz praktisch, dass man dann noch weitere Informationen geben kann. Ja, okay, aber dann benutzt du den QR-Code im Cache sozusagen. Das hat ja mit Manzi dann im Prinzip nicht wirklich was zu tun. Das stimmt. Also die Manzi-Variante, wenn jetzt so GC-Com die dazu bringen würde, das würde mich... Ah, nee, das würde mich schon stören. Das ist für mich kein richtiges Cachen. Also wenn sie die als Sparte irgendwie bringen, so ähnlich wie die Challenges, oder haben sie ja jetzt, glaube ich, auch, ist das ja auch okay, aber so richtig als Cash und dann, oh nee, weiß ich auch nicht, das kann mich nicht so überzeugen. Ich muss lieber im Wald so ein Döschen suchen, das finde ich irgendwie. Ja, aber vielleicht werden ja auch so ein paar Newbies, die das so, weiß ich nicht, etwas anders praktizieren, dadurch jetzt auf Manzis aufmerksam gemacht und verlassen auf Geocache. Ja, das, die Hoffnung habe ich schon von vielen gehört, habe ich selber auch, aber kann ja viel Werbung für Manzi. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also was mich ein bisschen überrascht hat, jetzt hast du das gerade gehört in den letzten Tagen, irgendwo hat doch wohl die Gemeinde oder was 150 Dosen gelegt und irgendwo, also so richtig eine Gemeinde, also nicht die Gemeinde Geocacher, sondern Ortsgemeinde. Ja. Und irgendwo auch ein Laden oder was hat irgendwelche gelegt? Nee, das weiß ich nicht. Also wir haben, war das letztes Jahr, ich weiß gar nicht, haben wir hier so eine Runde Richtung Paderborn rausgemacht. Ja. Und da ist es ganz nett, dass die Stadt selber auch Caches gelegt hat und die aber auch selber betreut als Owner und man kann auch hingehen und kann sagen, so, ich möchte A, eine Einweisung haben und B, möchte ich nur diese Caches suchen. Die sind zwar auch bei gc.com dann halt gelistet, wenn du als normaler Mensch oder Geocacher da suchst, aber die sind wirklich ganz nett gemacht, das sind so Stadtrallye-Caches. Also als, wollte ich sagen, als Stadtrallye kann ich mir das ja auch vorstellen, klar. Ja, die sind jetzt, also ein paar sind auch draußen, aber dann auf Wanderwegen und so weiter und so fort. Na gut, aber das die Stadt hat mehr so einen touristischen Anspruch, das heißt, die achtet, wo sie es hinlegt. Wenn dann jetzt eine Firma Leute locken will, dann werden die Powertrails legen, weil da die meisten kommen. Ja, aber ich war das nicht bei Bosch oder so, kann das sein? Irgendwo habe ich das auch gelesen. Irgendeine Firma, mir mag man es verzeihen, dass wir öffentlich, wir telefonieren ja nicht alleine, fällt mir gerade ein. Nicht ganz. Die Firma, war. aber stimmt, das habe ich auch gelesen, dass ein paar, ja, ich weiß es nicht, also bei uns in der Firma gab es, also wir haben einmal im Jahr so einen Betriebsausflug. Ja. Und ich war nicht mit, aus dienstlichen Gründen, ich war natürlich auf Dienstreise, egal. Auf jeden Fall haben die da immer so ein Paket angeboten. Laufen, Rennen, was weiß ich auch immer, Klettern, die waren jetzt im Kletterwald und die haben Geocaching angeboten. Oh. Das fand ich dann schon so ein bisschen, naja, und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt, wer das organisiert hat. Da hier gibt es eine Firma, die das auch mit anbietet, aber auch mit Kanufahrten und so weiter und so fort. Und die haben dann eigene Caches gelegt, die also nichts mit gc.com zu tun haben. Ja, dann ist okay. Und haben, ja, aber ich weiß nicht, das ist momentan so hip. Ja, ich hab echt Angst, dass die Firmen anfangen, das als Werbung nutzen zu wollen. Das heißt, dass die so einen Powertrail legen, der dann, was weiß ich jetzt, sag ich mal, übertrieben Bosch in den Wald schreibt. Also, nur mal als Beispiel. Und dann haben wir nämlich bald eine Schwemme von diesem Powertrail. Na gut, könnte vielleicht auch heilsam wirken. Das heißt, vielleicht merken die Leute dann einfach, naja, es bringt einfach nichts, weil alle so viele Punkte haben. Weil ich meine, das wird immer, ich finde das immer so süß, wie immer, also die Punkte nie Bedeutung haben. Aber wehe, es wird mal ein Lock gestrichen, dann ist die Hölle los. Das stimmt natürlich. Also muss man doch realistisch sehen, das gehört doch auch mit dazu, die Punkte. Also, und zwar bei allen. Also ich kenne wirklich ganz, ganz wenige, bei denen ich wirklich sagen kann, okay, bei denen wohl nicht. So wie Tönnies, wenn der nicht lockt, ja, dann werden die Punkte wohl nicht so dazugehören, da sehe ich es ein. Ist schon ein Thema für sich, aber ich denke, es wird sich da ein bisschen was ändern. Schauen wir mal. Ja, es ist in zu befürchten. Bist du eigentlich in Social Web unheimlich aktiv oder weniger? Was ist denn Social Web für dich? Ja, Twitter, Facebook. Oh, Twitter, das war's auch. Facebook ist für mich, also den Sinn, der wird sich mir nie auftun für Facebook. Dann habe ich Google Plus eine Weile benutzt, das fand ich sehr, sehr gut. Echt? Ja, das Problem ist, dass da einfach keiner ist. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen wie Fitnessstudio-Abo. Jeder hat so einen und keiner geht hin, finde ich. Ja, das trifft's. Aber ja, es war, wie gesagt, ich finde es eigentlich schöner, weil du doch, ja, wenn du willst, du kannst dich kurz fassen, du kannst aber auch mal länger schreiben. Das fehlt mir bei Twitter manchmal so ein bisschen. Ja, dafür kann man dann Facebook nehmen. Ne? Ja, da hab ich tatsächlich keinen Account. Da wird es mir dann irgendwann zu viel. Also ich möchte, wenn es geht, so einen Ort haben. Ich würde mir immer mal wünschen, dass sie das irgendwo zusammenführen, aber das wird es wahrscheinlich nie geben. Also so eine gemeinsame Timeline sozusagen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass sich das alles ein bisschen, aber da philosophieren wir jetzt, Ja. wird sich, glaube ich, etwas zusammenlegen. Ich glaube nicht, dass da, ich meine, momentan wird immer die nächste neue Sau durchs Dorf getrieben, sozusagen, ob Ja. das jetzt Pinterest ist Ja. oder was weiß ich. Aber ich denke, es wird sich so ein bisschen Also bei den Cachern reduzieren. ist es ja klar Twitter. Also da kann man ja sehen, wie man will. Da sind auf Google Plus zwar auch welche, aber das ist doch überschaubar. Und Twitter ist einfach, ja, zumindest beim Cachen, denke ich mal, das Medium Nummer 1, oder wie siehst du das? Weiß nicht, ich hatte, ist glaube ich auch ein Jahr, anderthalb Jahre her, muss ich mich jobtechnisch mit Facebook beschäftigen und habe gedacht, ach, gründest du mal eine Gruppe? Und dann habe ich gedacht, praktisch probierst du gleich dann mit Geocaching aus, weil privat und so, bevor man sowas dienstlich macht, guckt man sich das Spiel ja mal ein bisschen an. Ja. Das war am Anfang super nett. Da waren dann vielleicht, ja, 40, 50 Leute, die man eigentlich auch von den Stammtischen hier kennt. Ja. Und klar, lädt dann jeder jeden dann ein und auf einmal wurde das dann unheimlich groß. Die gibt es immer noch, die Gruppe. Da sind jetzt, glaube ich, 270 oder was drin, müsste ich lügen, 250, 270. Und boah, ja, also ich lese das auch ehrlich gesagt selten. Ab und zu schaue ich da rein. Und dann haben wir, also hier mit den netten Leuten, mit dem Hatti von den Ja. netten Leuten, so eine Geocaching-Niederrhein-Gruppe nochmal aufgemacht, auch komplett Closed Shop. Und da sind dann wirklich nur die Leute drin, die man dann auch kennt. Weil das macht Ja. viel mehr Spaß, sich damit auszutauschen, Klar. ja, als auf dem, also es hat auch wirklich dann zugenommen, unheimlich geboomt. Und auf Facebook findet man jetzt unheimlich viele geschlossene Gruppen in der Ja, Richtung. kann mir Ich meine, es ist ja vorstellen. gut, dass sie geschlossen sind und nicht offen, aber trotzdem, Nee, so es eine wird auch schwierig, Struktur. umso mehr Leute dazu kommen, umso mehr, ja, da gibt es Zankereien, dann gibt es so dieses Platzhirschgehabe. Weiß ich nicht, hast du diesen, mein Gott, das haben ja alle gelesen, boah, kann gar nichts machen, diesen Blog-Eintrag da zu der Nordseetaufe gelesen, naja, zu Allerheiligen gelesen. Also, Unglaublich, oder? Ich meine, ich mal war nicht dabei, um abgesehen, Gott. ob irgendeiner dem anderen irgendwas getan hat, frage ich mich, ob man sowas bloggen muss. Also, boah, das fand ich sehr seltsam alles. Aber das war ja schon fast ein Shitstorm. Also, das ist Ja, ja schon. aber man weiß doch eh nicht, was gewesen ist. Das ist eine Sache zwischen Alex und diesem, der das gelockt hat. Und Ja. wie die da jetzt, vielleicht, Alex hat ja auch manchmal eine robuste Art, vielleicht hat der andere das nur falsch verstanden. Wie auch immer, aber ob das jetzt durch die Blogs dann getragen werden muss, also ich. Nee, ich weiß nicht. Also ich Nee, kann auch nichts mit anfangen. deswegen bin ich auch ganz zufrieden, so mit Twitter, dass man sich schon so ein bisschen, ja, selbst aussuchen kann, wer einem folgt und wer nicht. Das finde ich da schon ganz angenehm, weil, also, da sind echt manche bei, wo ich dann auch drauf verzichte, wo ich auch keine Lust habe, mich mit weder zu streiten noch überhaupt irgendwie was aufzubauen. Ne? Gut, kann mir hier bei der Sprechstunde natürlich immer passieren. Ich weiß ja nicht, wer anruft, beziehungsweise wen ich Ja, anrufe. genau. Aber bis jetzt habe ich ja, ist das ja sehr gut gegangen. Also du bist ja die Dritte insgesamt jetzt. Und bis jetzt war das ja relativ problemlos. Also kann ich nur von Positivem berichten. Schließe ich mich mal mit ein, ne? Merci. Ja, Sag natürlich. mal, was machst du denn für Events so dieses Jahr? Oh, was mache ich für Events? Ja, eigentlich wollte, jetzt kommt meine Frau gerade rein, eigentlich wollten wir ja nach Leipzig und nun kann sie nicht. Jetzt habe ich mir da eine süße kleine Karte mit dem Hund drauf. Hundekontent, das muss ich im Internet stellen, das kommt immer gut. Dieses Jahr haben wir, wie heißen die denn? Ich muss glatt mal gucken. Meinst du, wir treffen uns mal irgendwo? Ich guck mal hier. Ja, da haben wir zu, glaube ich, schon getwittert, ne? Gecko oder sowas. Ja, genau, diese Gecko-Konferenz, das kann ich irgendwie noch gar nicht einschätzen, was das wird. Da bin ich ehrlich sehr gespannt drauf. Also ob da was wirklich bei rauskommt, ob das völliger Mist wird. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Da ist ja auch so ein Blogger-Treffen. Und ich habe mich auch unterhalten mit, ich habe die angemailt da, Ja. die Owner. Und da soll dann auch so ein Blogger-Treffen, wo auch da die Podcaster mit bei sind, sein, wo sich so mal darüber unterhalten werden soll, ob man Genau. gemeinsam was machen will. Also da Das finde ich schüttelt's gut. mich jetzt so erstmal. Warum? Ob da gemeinsam was gemacht werden soll? Ach so, okay. Ja, Ich ich. meine, ich finde es gut, dass da ein Treffen ist Ja, zum das Thema ja. Bloggen Ja. oder ein Workshop oder wie man das auch immer da bezeichnet. Aber gemeinsam weiß ich auch nicht. Also das finde ich ist Ja, der Milch schüttelt es einfach. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es funktionieren würde, aber ich bin so einer, der, wir machen deswegen ja auch bei uns auf der Seite keine große Werbung, gar nichts. Außer ein Flatter-Button, falls so wirklich einer was spenden will. Aber das waren jetzt irgendwie 48 Cent in 6 Monaten, also brauche ich, glaube ich, noch Okay, nicht ich muss mal einen versteuern. Flatter-Account zulegen. Aber ich will unabhängig sein. Deswegen, wir hatten auch schon die Anfrage, mal für ein Event so ein bisschen Werbung zu machen, wo wir auch kurz drüber nachgedacht haben. Aber das passt alles nicht so zu unserem Format. Also da sind andere Podcasts, wo das echt thematisch, finde ich, passt. So wie die Dosenfischer, die alle Neuigkeiten berichten. Da passt das echt rein. Genau, finde ich auch super, erfährt man auch super Ja, viel drüber, ist eine gute mal Wochenschau. abgesehen davon, dass die beiden auch einfach nur klasse sind. Und bei euch ist ein anderes Format, nee, verstehe ich. Ja, deswegen wollen wir da komplett aus so den Geschichten raus. Also deswegen schüttelt es mich so ein bisschen, aber ich höre es mir trotzdem erstmal interessiert an. Vielleicht gehe ich ja da auch raus und sage, nö, tolle Idee, mache ich sofort mit. Also bin ich sehr gespannt. Und dann gibt es irgendwie noch so ein Grill-Event. In Bielefeld hast du Ja, geschrieben. naja, Bielefeld, für mich ist immer alles, wie gesagt, ne, Hamburg, Bratkartoffeln und alles, was südlich kommt, ist Ein schwierig. Grill in den Mai. Ja, genau. Hast du das? Ich gucke, ich suche gerade Ja, verzweifelt hier. GC3 Anton Heinrich Charlie 3. Wieso bist du so schnell? Ich werde alt, ich merke das. Ich gucke gerade mal auf meine Nee, die Watch. haben doch neu eingeführt bei geocaching.com, was man sich zum Schluss angeschaut hat. Ah, ja, okay. Und da war das noch unter den Top 5 Genau, von neu 3 AAC3. eingeführten. Da haben wir uns sehr, sehr früh einige angemeldet, weil ich das fand ich irgendwie, das las ich einfach gemütlich und schön. Ist aber schon eine Ecke von euch aus, ne? Ja, aber wir machen dann, wir haben uns das dieses Jahr so vorgenommen, dass man das so kombiniert. Wir haben ja nur auch 2 Cabrios, dass wir praktisch eine schöne Tour machen, da aufs Event gehen und das Wochenende da verbringen in irgendeinem schönen Hotel. Nicht schlecht. Ja, genau. Was macht ihr denn für Touren? Plant ihr auch so Geocache-Urlaubs-Cabrio-Touren? Jetzt werde ich hier befragt. Du sollst doch erzählen, eigentlich. Immer, ich finde das interessant, dich zu befragen. Nee, Sag doch Cabrio. auch was dazu. Ja, warum nicht? Also, die Cabrio-Touren, ja, mal ab und zu, aber das ergibt sich halt auch so. Egal, wo wir hinfahren, kommt das Dach auf, solange es nicht zu kalt ist und trocken ist. Dito, gibt ja Poporeizung. Und genau. Und Urlaub, naja, also mal ja, mal nee. Das erste war tatsächlich vor 2 Jahren, sind wir zu Nothing But Stones da oben in Norwegen gefahren. Da war wirklich der Urlaub auf den Cache zugeschnitten. Und dieses Jahr fahren wir auch nochmal nach Skandinavien, so einen 100-Kilometer-Cache machen. Da ist auch der Urlaub mehr oder weniger auf den Cache zugeschnitten. Aber ansonsten eher, nö, Urlaub und dann gucken, was es vor Ort so gibt. Wir haben jetzt mit Italien letztes Jahr und natürlich hier Lostland haben wir auch eine Woche gemacht Was für ein und Land? Italien haben wir komplett mit Geocaching geplant und das war richtig super, weil ja unabhängig davon, dass ich meinen ersten FTF machen konnte mit einem Cache, der schon 6 Wochen da lag. Oh cool. Also da ist es, glaube ich, nicht so viel verbreitet, so richtigen Dolomiten, Südtirol, Ach, Gardasee herrlich. waren wir runter. Herrlich natürlich zu fahren, ohne Frage. Sehr bergig zum Laufen, so für Rheinland-Flachländer, also war schon eine Nummer. Aber das Schöne war halt, dass da unheimlich viele, oder sagen wir so, es liegen ja nicht so viele Caches, aber Ja. da, wo welche liegen, sind wirklich entweder top landschaftliche, ja, weiß nicht, Highlights oder aber ganz alte Kirchen, die was Besonderes haben. Also da liegen wirklich noch Caches an tollen Orten, die man so mit dem Reiseführer oder wie auch immer nicht Ja, entdecken klar. würde. Aber da komme ich. Italien haben wir auch noch nicht rot. Das wird auch noch dauern. Und wenn da alte Kirchen sind, darf ich da mit Heike nicht hin. Die kriege ich da nicht wieder raus. Das ist schwierig. Warum? Ja, alte Kirchen, das ist für sie denn. Ach, das ist genauso schlimm wie ein viel mit Obst und Gemüse, Frühstücksbuffet. Beides Dinge, die gefährlich sind. Echt auch alte Kirchen, alte Steine, alte Burgen finde ich klasse. Ja, aber die kommen dann nicht wieder raus. Dann will ich irgendwann weiter und. Schwund ist immer. Ja, dann wird es kompliziert. Aber Italien stelle ich mir auch noch schön vor. Das finde ich interessant, mal zu hören. Weil in Italien wusste ich noch gar nicht, wie da so Cache-Dichte-mäßig aussieht. Also das war mir noch. Ja, da gibt es einige Motorradcaches, die dann bei den Pässen liegen. Ja. Aber auch so, weiß nicht, wir sind dann Abstecher noch in die Schweiz, Pastalforn oder so, die Ecke. Und da musst du dann, die sind, weiß nicht, 2400 Meter hoch. Und da musst du dann auch noch ein bisschen mehr wandern. Also das ist dann schon noch ein bisschen anders. Oh, das ist ja das Richtige für uns. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Meran, Bozen, Dolomiten da hinten in die Ecke. Da kannst du dir aussuchen, welche du haben willst. Worauf man nur achten muss, ist so ein bisschen die T-Wertung. Ja. Oder ich jedenfalls muss drauf achten. Ich bin also ne, nicht so die T5-Casherin. Das hatte ich zwar auch mal, aber das war mehr oder weniger hier, wo in Inden, da hatten wir so ein, ja, da wird ja alles abgebaggert und abgebaut. Ja, und, ja. Da lag dann noch ein T5er, der natürlich irgendwo keiner mehr war. Ja, aber okay, egal. Klar. Ja. Genau, auf jeden Fall flach. Nee, aber ansonsten ist die Punkte- oder Terrainwertung da schon eine andere. Ja, das erlebt man öfter, ja. Ja, meine Eltern, die wohnen in Österreich. Also immer nett, dann mal so dahin zu fahren in der Steiermark. Und wenn man da so ein 1-1er hat, da hast du dann aber schon ein bisschen was zu laufen. Kommt man schon ins Pusten, ne? Bitte? Kommt man schon ins Pusten dann, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, das, ja. Das ist krass. Also da hast du dann doppeltes Erlebnis, weil die haben oben schön ja immer die Kreuze, ja. Wo du dann so ein, wie nennt man das? Da gibt es auch so ein Buch, wo man sich einträgt, wenn man das Gipfelbuch. Ach, Gipfelbuch heißt das, glaube ich, sogar. Heißt das Gipfelbuch? Ja, glaube ich, ja. Chat hier, ja. Was ist, wie heißt das? Kommt bestimmt gleich. Ich meine, aber es heißt sogar Gipfelbuch, ja. Auf jeden Fall kann man sich dann, meistens in der Nähe gibt es dann da auch irgendwo einen Geocache, dann hast du zweimal eine Belohnung für den harten Kampf des C- und D-Einsatz nach oben. Ja, aber hast du das sowieso, wenn du sowas hinter dich gebracht hast, ist doch eigentlich scheißegal. Also ich finde das sowieso, dann ist es egal, wie viele Punkte, dann hat man das sich selbst überwunden. Italien, München-Venedig haben wir so für nächstes Jahr vielleicht, mit viel Hoffnung auf dem Plan. Vielleicht werde ich alt, aber ich mag lieber Cachen völlig abseits, also mal ab und zu. Ich meine den Cache München-Venedig. Ach so. Ja, es gibt doch so einen 28-Etappen-Cache, wo du in München startest und bis Venedig läufst. Echt? In 28 Tagen, ja. Ja, heißt auch München-Venedig. Ich weiß jetzt nicht den GC-Code, aber den gibt es jetzt schon, ich glaube, den gibt es schon fast 2 Jahre. Und der fängt tatsächlich in München Innenstadt irgendwo an. Also wusste ich nicht. Ja, guck mal. Ja, okay. Und den wollen wir praktisch mit dem Auto vorbereiten, die ersten 3 Etappen, weil das sind langweilige Etappen, ja, das sind halt Flachland-Etappen noch. Und dafür dann im nächsten Jahr den gesamten Urlaub zusammenpacken und dann versuchen so in 25 Tagen praktisch diesen Fußteil zu machen. Da läufst du komplett einmal über die Alpen praktisch. Aber es soll für alle machbar sein. Also man muss da kein T5 sein und man muss auch nicht super sportlich sein, sondern man muss gesund sein, 2 gesunde Füße haben und ein bisschen Ausdauer vorher haben. Dann soll das funktionieren. Ich weiß es auch nicht. Ja, nicht schlecht. Und ihr macht den nächstes Jahr, oder was? Vielleicht. Also es ist mal so angedacht. Das ist ja doch ganz schön, ne? Da brauchst du ein paar Tage Urlaub für. Ja. So. Ja, na, Frauchen studiert ja jetzt und dann ist das alles im Moment so ein bisschen kompliziert bei uns. Aber wir sind eigentlich vom Thema abgekommen, du wolltest mich eigentlich mehr erzählen, auf welchen Events du bist. Ach, stimmt, ja, wir waren an den Events. Ja, das war ja schon das Grill-Event und dann dieses Gecko-Teil. Schwerte bist du nicht? Also nee, Schwerte hatten wir kurz geguckt. Da fand ich jetzt, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, sonst sind wieder einige da. Ne? Schwerte hatte für mich so ein bisschen den Problem, dass das ganz am Anfang, als ich mir das angeguckt habe, das Listening, dass die kein so wirkliches Programm hatten. Und ich mir nicht so ganz vorstellen konnte, was jetzt da, wenn da 500 Leute kommen, was sie da machen das Wochenende über. Und dann gab es auch kein Hotel mehr, weil ja auch Ostern war. Dann sind die Straßen natürlich auch derart verstopft, kann man mal von fast ausgehen. Und dann haben wir gesagt, ach nö, machen wir lieber Leipzig. Aber ob du jetzt Leipzig fährst oder Schwerte, ist ja auch auf der Autobahn. Ach so, oder ja, ist das Osterwochenende Schwerte, ne? Ja, das ist das Problem. Also sonst hätte ich, wir wollten, wie gesagt, wir wollten uns da auch anmelden, aber es gab auch schlicht und ergreifend kein Hotelzimmer mehr. Echt, ja gut, ist jetzt nicht so der Nabel der Welt, ne? Ich meine, für uns ist es relativ nah und. Ja klar, gut, dann. Ja, mit Neffen auch, die sind schon ganz heiß drauf, auf Klettern und Kanu und Tralala. Muss ich mal fragen, ob ich die abgeben kann. Dann, mal gucken oder so. Nee, mal sehen. Nee, es war auch zeitlich ein bisschen schwierig. Also mein Frauchen hat ja jetzt in ihren alten Jahren jetzt nochmal angefangen zu studieren und hatte vorher so eine Vorbereitung 3 Monate und das war überhaupt nicht klar. Also sie hat jetzt praktisch, jetzt weiß sie erst, wie es weitergeht, weil jetzt das Studium anfängt. Also wir konnten ganz, ganz schlecht planen, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das zeitlich alles funktioniert. Und deswegen war Schwerte, passte einfach dieses Mal nicht. Auch Allerheiligen, genau das gleiche Problem. Wären wir sonst auch mitgefahren. Aber Ging überhaupt Jetzt nicht. schreibt gerade, in Dortmund ist genug frei. Ich weiß gar nicht jetzt, wie weit Dortmund ja, ist. Ja, entfernt, na, ist es, dann wirklich nicht weit. Wir hätten schon Oder was gekriegt. Krefeld. Ja, aber du hättest dann jedes Mal zum. Ich mag das immer, ich. Oder ich liebe das, wenn ich so am Eventort möglichst dicht dran Nutella. Das finde ich schon immer schön, weil dann brauche ich das Auto nicht, weißt du? Das ist irgendwie, nö, finde ich schöner. Also, wie gesagt, das wäre in Schwerte alles machbar gewesen, aber es passte einfach nicht. Ohne das, da kann Schwerte ja nichts für, also, um Gottes Willen. Deswegen sage ich, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, nicht, dass das falsch ausgelegt wird. Also, ich habe um Gottes Willen nichts gegen dieses Event. Hast du in Lostland, da warst du da auch, oder? In wo? Hier, sag mal, Lost in MV. Nee, nee. Ach so. Das hatte ich gelesen und das war mir, damals, da gab es auch zwei Megas, ne? Was hatten wir denn noch? Auf einem Mega waren wir doch. Ach, in Köln waren wir stattdessen, Köln. Genau. Und zwar hatten wir so überlegt, eins von beiden wollen wir machen. Und Lost in MV war mir persönlich, ich weiß ja nicht, ich war nicht da, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie es letztendlich gewesen ist, aber in der Vorbereitung viel zu militärisch alles. Und ich wollte vorher da auch zum Beispiel einen Film machen. Nee, hätte ich nicht raufgedurft aufs Gelände, hätte ich warten müssen, bis es einen Pressetermin gibt. Boah, das waren alles so Sachen, wo ich dachte, nee, sorry, aber das ist mir alles zu steif oder wie soll ich das sagen? Also das hat mir alles nicht so gefallen. Das mag ein riesen Event gewesen sein, das kann ich echt nicht beurteilen. Aber nee, ich bin auch ein bisschen ja, krüsch oder wie will man das sagen. Das muss schon das passen. Schon krüsch. Ja, Usimo schreibt gerade, warum brauchen Megas immer Programme, siehe Megas in England. Ja. Also ich fahre da ehrlich gesagt auch immer, weiß ich kann gar nicht sagen, warum fahre ich zum Mega. Also gut, Coin Festival, ich bin jetzt zwar nicht der Coin-Sammler, war trotzdem da und es war ein super Event, fand ich. Wollte ich gerade sagen, hat es dir gefallen? Wir waren ja auch da. Also ich fand es klasse und vor allen Dingen auch der Austausch oder so. Ich muss gestehen, dass ich dann an dem wirklichen Ausstellertag, klar bin ich da auch einmal durch die Hütte gelaufen, das war schon Wahnsinn, ne? Hast du die... Also die... an den Ständen haben die wirklich da ja in Zehnerreihen gestanden. Ja. Das war nicht so ganz meins. Ich fand den Abend vorher bzw. den Tag vorher besser. Hast du die Bustour auch mitgemacht? Nee. Hast du die Bustour gemacht? Nee, ich habe gleich gesagt, das ist da, ich habe gesagt, das ganze Event ist was für Bekloppte. Deswegen wollte ich auch hin, weil ich dachte, das ist so abgedreht und so in meinen Augen so völlig gegen das Geocachen, wo man eigentlich so ein bisschen im Geheimen alles macht. Und dann trifft man sich mit, wie viel auch immer jetzt da waren letztendlich in Köln. Das fand ich so faszinierend. Deswegen sind wir hauptsächlich tatsächlich hingefahren. Das war echt der Grund. Und Heike hat zu mir sofort gesagt, ich mache die Bustour mit. Ich habe ihr gesagt... Und dann habt ihr die Bustour gemacht? Ja, man muss dazu sagen, sie überhaupt nicht cached. Also, die kommt immer mit und sie läuft gern, aber am Cachen hat sie wenig Interesse. Aber diese Bustour okay, fand sie eine spannend. Nette Frau, ne? Ja, also ich habe auch gesagt, lass es, da wirst du auch irre. Nö, das will sie mal sehen und die ist da tatsächlich mitgefahren. Also sie hat auch gesagt, sie wird es nie wieder machen, aber sie fand es toll und es war riesig anstrengend, aber es war ein echtes, das ist so eine Lebenserfahrung, ja. Ja, ich habe auch gehört, da kann vielleicht Jan, also der Gruppi, gleich noch was zu erzählen, mit rein raus oder so, der hat auch die Bustour mitgemacht. Die haben uns da von Anfang an gegen entschieden, hatten uns überlegt, hier diese Kölner Domführungstour da noch zu machen. Das fand ich ganz nett. Ich glaube mit 15 Leuten oder so. Ja, stimmt, hatte ich. Da waren wir aber irgendwie ein bisschen zu spät dran. Und so haben wir so ein bisschen unsere eigene Tour gemacht und haben dann abends einfach nur die Leute da getroffen. Und das fand ich total nett. Insofern hier, weil Usimo auch geschrieben hatte, warum braucht das Programm? Für mich auch nicht unbedingt. Das war halt einfach Austausch mit den Leuten. Und ich finde so, die Geocacher sind ja auch so ein besonderer Schlag von Mensch. Ja, stimmt, aber immer absolut. Sehr angenehm. Also ich fand es bisher immer eine Bereicherung. Also ich fand, wo hast du denn gegessen eigentlich Samstagabend? War das Samstagabend? Ich habe mich angestellt im Regen. Im Übrigen, hier wird gerade gefragt, wie ich denn heiße. Viel Frau. Viel Weib. Aber schon richtig, so ungefähr. habt ihr woanders gegessen? Oder was? Ja, das Essen fand ich, also das war das Einzige, was ich wirklich schrecklich fand da drin. Nee, das ging für mich gar nicht. Dann hatte Tünnis gesagt, ihr müsst da hochgehen. Da oben ist so diese Türkenmeile gewesen, wo die ganzen, da gab es alles türkisches Essen. Ja, genau. Die Kölner Bronx sozusagen. Genau. Und da gab es dann auch nichts, weil irgendwie Ramadan war. Und zwar erst ab 8 oder so. Dementsprechend voll war das dann auch. Also das war auch unter Erlebnis abzubuchen, das Ganze. Das war schon ziemlich großartig. Echt? Nee, wir haben uns da angestellt, also hatten, wie gesagt, vorher unsere cashmäßige eigene Tour gemacht. Dann hat es ja leider da ziemlich geregnet, aber da waren wir irgendwie letztes Jahr erprobt, irgendwie die besten Highlights, wir sind ja irgendwie im Regen untergegangen. Ja, und nee, das war lecker und das war nett. Aber, und dann war abends ja noch Programm, wobei, wie gesagt, das Programm fand ich, also Musik, sagen wir es mal so, und dann haben wir uns da alle nett unterhalten, fand ich nett. Ja, die Musik war noch zu laut. Da kann ich mich noch dran erinnern, wir mussten immer so schreien da drinnen. Ja, aber Köln hat mir insgesamt gut gefallen, weil ich war vorher ja, das erste Mal war ich in Bremen dabei auf dem Mega-Event Ja. und dann nochmal in Ulm. Und was mir überall so ein bisschen aufstieß, wofür die Veranstalter jetzt gar nichts können, was in Köln überhaupt nicht so war, in Köln hatte ich so ein Cash auch mal für mich alleine, wenn ich einen gesucht habe. Also das verlief sich mehr in der Stadt, das war schon deutlich zu merken. Also in Ulm und Bremen, morgens um 7 habe ich die ersten irgendwo beim Suchen an der Dose gesehen. Weißt du, wir wollten Brötchen holen und überall sahst du irgendwelche Gestalten, die sich irgendwo drunter beugten, wo du natürlich genau wusstest, ah, alles klar. Köln ist halt eine Weltstadt, ne? Ja, das war doch zu merken, aber war echt zu merken. Das war wirklich ein anderer Schnack da, ja, muss man sagen. Ja, aber auch Respekt, das zu organisieren. Also mein lieber Mann, das war schon nicht ohne. Ja, das. Wie viel waren es? 5.000, sagte er. Das ist über 5.000, ja. Das glaube ich sofort. Ja, es war mein Erlebnis. Also mir hat es auch gut gefallen. Ich habe da auch ich habe irgendeine runde Zahl gemacht. Ich glaube 6.000 oder 7.000, keine Ahnung. Irgendeine runde Zahl habe ich da gemacht. Ich durfte das auf diesem Auto einritzen. Hast du den auch gesehen? Den fahrenden Cash Ja, das da? war der Hammer, oder? Der ist Das war das Geilste, was ich ja lang gesehen habe. also das war unglaublich. Also für den, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der jetzt noch? Oh. Ist ja egal, da musste man an Dürfen einem. wir ja auch nicht sagen, wenn das jetzt, ne? Es ist ja Also okay, Moving naja, auf jeden Cash. Fall musste man an einem Auto loggen. Ja. Und das war schon krass. Und ich habe mich das erst nicht getraut. Ich gebe zu, ich habe da gestanden. Ich denke, boah, es tut einem in der Seele weh, jetzt in dieses Auto reinzuritzen. Und prompt kam natürlich die Polizei, ne, Motorradpolizisten, Cool. Men in Green vorbei. Und die guckten ganz skeptisch. Und dann kam so der Spruch, was macht ihr denn da? Und dann haben 30 Geocacher gesagt, loggen. Da haben die wirklich nicht schlecht geguckt. Das war schon nicht, ja. Und der war ja sehr vollgeschrieben. Und dann sagte einer dann noch so, das Logbuch ist voll, lass uns bei dem Blauen weitermachen. Da war ich dann schon froh, dass ich da nicht geparkt habe. Nein, Quatsch, ist natürlich alles beim Gelben geblieben. Aber Ja, das ich war hoffe schon doch. krass. Also wir waren Du auch hattest. irgendwann im Dunkeln spätestens draußen und die hatten uns, ich weiß nicht, wir hatten irgendwas völlig Ungeeignetes, so ein Multitool und nur die Zange ging. Und ich habe den schon mit voller Kraft, weil er gesagt hat, das zählt nur, ach, ich lese gerade, es archiviert das Ding. Ja, kann ich mir vorstellen, dass er den irgendwann mal archivieren muss. Und das zählt nur, wenn man auch bis auf die Grundierung kommt, sagte er. Und genau so habe ich das auch angesetzt. Und der hat sich gefreut, der Hohner. Nee, also den fand ich echt klasse. Also das hat mir gut gefallen als runde Zahl. Ja, der war wirklich klasse, muss man sagen. Also es hatte allerdings auch schon was so ein bisschen auf dem Festival, ja, weiß ich nicht. Also überall, wenn man zum Festivalort gelaufen ist, standen natürlich Autos, wo ja die Coins Ja. in den Autos ausgelegt waren. Ja. Und überall Menschen mit ihren Smartphones, die fotografiert haben, wie bekloppt. Ja, Und da ja, frage ja. ich mich, ich setze, also ich meine, ich, klar, wenn ich eine Coin aus dem Cash nehme, logge ich die, wenn die einen Auftrag hat, umso besser, Ja, Versuch zu erfüllen, genau. finde ich klasse. Aber ja, da war schon eine Sammelleidenschaft, die war schon Ja, ich weiß, was du sucht schon meinst. ihresgleichen. Kann ich auch nicht so nachvollziehen. Wobei das Einzige, was noch, es gibt eine Sache, die hat mich tatsächlich gestört auf dem Event. Und das war wirklich, dass morgens beim Frühstück im Hotel mit kurzen Hosen und Geocaching-T-Shirts und ach, sorry, aber eigentlich gehe ich gerade ins Hotel, um diese nicht zu treffen. Das fand ich etwas unangenehm. Aber da Also ich weiß können. nicht, kurze Hosen ziehe ich nicht an. Wie waren wirklich welche? Echt im Hotel morgens beim Frühstück kurze Hose, T-Shirt vom Geocachen an, das GPS am liebsten noch gleich auf den Tisch gelegt. Ach nee, weiß Ja, ich nicht. manche sind da schon wichtig, ne? Ja, das ist mir ach, das ist mir too much. Das muss man nicht haben. Ja. Schreibt gerade Team 76 vielmals, man merkt, wo du herkommst. Komm ich weg. Ja, du, aber ich habe auch mal lange Zeit, wie gesagt, in Norddeutschland gelebt. kann auch ein bisschen anders. Ja, das ist doch hier oben viel schöner. Hättest du hier bleiben können. Ja, ich war jetzt ja gerade ein paar Tage wieder da und das ist wirklich schön. Aber gut, was will man machen, ne? Jobstudium, manchmal schlägt es einen woanders hin. Ja, es ist nicht ganz unbekannt. Und hier liegen einfach, wenn ich jetzt sage, schönere Caches, dann kriege ich hier die Buhrufe. Nein, aber ich finde, hier in der Region sind wirklich unheimlich viele, viele schöne Caches. Viel mit Liebe gemacht. Die ich in Hamburg oder in Schleswig-Holstein gemacht habe, waren auch nett, aber so richtige Highlights würde ich da noch nicht entdecken. Oh, jetzt musst du aber vorsichtig sein. Hast du schon mal Mystvieh-Cache gemacht? Bitte? Hast du schon mal Mystvieh-Cache gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Ja, dann nimm dir diesmal so ein vor. Also man muss das mögen. Ich selber bin immer so ein, also ich bestaune jeden einzelnen seiner Caches, ohne jedes Wenn und Aber. Ja. Wobei das jetzt aber, es gibt ja so verschiedene Varianten. Eine mag das, der andere mag das. Und bei Mystvieh ist es zum Beispiel so, das sind immer so Bauwerke. Also da steht sozusagen jetzt nicht das Suchen so im Vordergrund, sondern eher das Staunen, wenn man sieht, was er wie wo verbaut hat. Und das dann manchmal auch noch in Gegenden, wo 1 Million Menschen um dich rum sind. Also wo du denkst, das kann nicht sein Ernst sein. Und dann ziehst du irgendwas aus irgendwelchen Gegenständen, wo eigentlich nichts rein kann. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also Hamburg hat da einiges zu bieten, doch, muss ich sagen. Also würde ich auf jeden Fall noch mal länger hin. Ja, also und sag vorher Bescheid. Ich kann dir so ein paar nennen. Auch für Lauffaule, wir haben ja die höchste Kirche. Also Moment mal, man muss mich nur zum Laufen bewegen, das heißt nicht, dass ich lauffaul bin. Ja, deswegen, da musst du eigentlich nur 3 Meter Strecke, aber eben nach oben. Das ist ein bisschen höher, 544 Stufen und dann hast du mal einen geilen Blick über Hamburg. Ja, da hatte ich keine Zeit mehr, da liegt einer direkt in der Innenstadt. Ja, genau. Das soll nicht schlecht sein. Ne? Der ist genial, aber ich habe auch dreimal auf dem Weg nach oben gedacht, ich höre jetzt auf. Also irgendwann... Ja, mit Hause geht das ja dann. Ja? Also das war, ja, aber macht Spaß. Also Hamburg hat schon, doch, nee, also sehr, sehr schöne Caches, das kann ich nicht anders sagen. Da sind wirklich ein paar Highlights verlegt. Das war aber auch sehr früh die Hochburg Hamburg. Also jetzt hat sich das ja alles relativiert, das heißt in ganz Deutschland liegen viel Caches, ist einfach so. Ja, also um Gottes Willen, ich wollte da jetzt, ich hatte bisher noch nicht die schönen, aber in Hamburg meine ich jetzt in der Umgebung. Aber es mag natürlich auch daran liegen, weil man hier mehr Zeit hat zu recherchieren und auch mal weiter rauszufahren. Ja, klar. Und bisher war da meistens irgendwie mit Dienst verbunden oder nur eine kurze Stippvisite wieder und dann hast du auch nicht so viel Zeit. Ja, dann kommst du schon nicht mal in den Hafen rein, weil das kannst du auch nur am Wochenende eigentlich richtig machen. Nein, musst du schon ein bisschen wissen, wo du hinfahren musst. Das stimmt schon, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja fast überall auch so. Stimmt. Hast du recht. Oder man macht geführtes Cachen. Und machst du geführtes Cachen? Nee, eigentlich selten. Nö, nee, ein, zwei Mal, aber das ergab sich dann eher so. Ich bin da nicht so. Am liebsten cache ich ehrlich gesagt auch alleine. Nö, das mache ich nicht. Also was wir hier haben, also wir haben so mit 6 Leuten, wir haben uns auch auf dem Stammtisch kennengelernt in Nettetal. Wir machen ganz gerne Mysteries. Ja. Und dann gibt es ja so ganz, ganz fiese, wo man manchmal denkt, da kommt man nicht weiter, aber die lassen einem nicht los. Dann grübelt man hin und her und das dauert dann ein bisschen lange. Und da haben wir so ein Mystery Breakfast Club gemacht. Wir treffen uns, weiß nicht, alle 3-4 Monate irgendwann mal zum Frühstück und rätseln dann gemeinsam rum und das macht unheimlich Spaß. Da heben wir dann auch mal vielleicht den einen oder anderen im Anschluss. Allerdings machen wir dann das doch meistens alleine. Aber so ab und an mal zusammen rätseln ist ganz nett, aber so... Rudelcachen ist nicht meins. Ich brauche da so meinen Rhythmus und Ruhe und Gutes. Ja, also ich sage auch mal, also wenn jetzt Lost Place, den mache ich dann auch nicht alleine. Jetzt nicht aus Sorgen, aber so unterhalte ich mich danach auch einfach gerne nochmal. Also ich finde, dann fehlt sonst so ein bisschen der Effekt, dass man jemanden hat, mit dem man nochmal drüber reden kann. Ja gut, ganz alleine cachen, das ist auch nichts. Also boah, das macht cool. Man natürlich mal, aber boah, weiß ich auch nicht, das stimmt. Gerade wenn man so ein richtiges Highlight hat, dann will man ja drüber reden. Also ich so sehe ich auch so 4-5 Leute ist das Maximale, aber ich habe auch mal tatsächlich mal durch Zufall habe ich mal ein Multi alleine gemacht in so einem in Ochsenzoll verlassenes Gebäude, wo wirklich noch Strom drinne war, wo die Telefone manchmal noch klingelten, die Türen knarrten, also wo man schon sich ein bisschen komisch fühlte und das war auch mal ein Erlebnis für sich, also nicht würde ich nicht immer machen, aber ich lese gerade, du bist schlecht zu hören. Ist das jetzt besser? Ich habe sie ein bisschen höher gedreht mal. Soll ich was sagen? Piep, Test. Nö, ich habe schon vorher ein bisschen. Müssen die Leute sagen, ob sie dich gut hören oder nicht. Ich bin sowieso immer zu laut, das ist normal. Da muss ich mal mit meiner Stimme Ja, ich irgendwann. eigentlich auch. Ja, aber nicht Wir über das waren Telefon. letztes Jahr in Erfurt und da haben wir dann auch ein Lost Place gemacht. Ja, Osten. Und zwei Mädels alleine, da habe ich mir eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wir waren zwar tagsüber da, Ja. aber denen hätte ich, also mal abgesehen davon, macht es alleine nicht Spaß, wenn du da durch die Räume gehst und denkst, wow, einfach nur genial. Ja, das stimmt. Aber das ist dann der Unterschied, wenn wir gehen ja immer nur oder meistens zu zweit, also zwei Mädels, das ist dann schon noch ein anderer Spruch. Also auf der einen Seite, was jetzt so die Körpergröße Ja, angeht, sind natürlich, manche klar. Cash dann auch so, Klar. naja, wäre jetzt schön gewesen, passt leider jetzt gerade nicht. Ne? Wir sind so ein bisschen wie Patt und Patterchen, mit den Cashen gehe ich so mehr die stämmige, ne? Und sie ist so eine total durchtrainierte, dünne. Da passt das dann schon so, wie heißt das hier, Baumleiter oder wie nennt man das nochmal? Na, hilf mir. Bodenstange. Ja, nein, ich meine, um sie Ach hochzuhieven, das ist ja jetzt so, schon Räuberleiter. Räuberleiter, genau, danke, mir fehlt es. Räuberleiter, da sind wir dann schon mal ganz gut. Aber ansonsten sind wir dann da zwei Mädels schon allein und der Lost Place hier bei Erfurt, der war richtig klasse, war super. Aber muss man auch manchmal überlegen, wenn man es so alleine macht, jedenfalls mädelstechnisch Oh, gesehen. dann müsst ihr doch noch mal nach Hamburg kommen. Hier gibt es einen Lost Place Nachtcache. Oh, und dann gehst du, da mache ich aber geführtes Cachen und dann nimmst du mich mit. Das Dann musst du ist, mit. also der war großartig. Wir haben den gerade jetzt gemacht vor kurzem. Und der war wirklich großartig. Aber da könnte ich verstehen, dass du da mit zwei Mädels nicht alleine reinfällst. Das würde ich absolut verstehen. Das ist wirklich ein richtig großes Gebäude. Ja. Zwei oder drei Stockwerke, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube drei sogar. Mit Keller noch. Wir standen zu viert im Keller und hinter uns plötzlich knarrte das. Alle machten das Licht aus, weil alle dachten, oh Scheiße, jetzt kommt irgendwer. Da war das nur die Metalltür, die sich so komisch anhörte, dass man das Gefühl hatte, dass da oben einer ist. Also, oh, das Ding war, also der ist grandios, wirklich. Also, ist von den Teddys, ist hier bei uns auch so, die legen viele Lost Places. Und die legen wirklich sehr anspruchsvolle Lost Places. Also, wo du auch wirklich suchen musst. Und diesen Cache haben sie, also in meinen Augen, perfekt hinbekommen. Also, mir ist er zu lang. Ich mag so 16 Stationen nicht, das ist mir einfach zu lang. Oh, Aber das das ist ist. prima, dann komme ich ans Laufen. Aber da drin ja nicht so viel. Aber das ist auch so, sind ja subjektive Vorlieben. Aber alle Stationen waren so, dass du irgendwann denkst, ach Scheiße, ich finde sie nicht. Und dann aber doch noch findest. Weißt du, das ist, finde ich, so die Kunst, dass du fast frustriert bist und dann doch findest. Das ist so, ach, das Ja, ist für genial, mich, oder? ja, das finde ich, auch wenn du den dann zu Ende durch hast, ne? Ach, das ist ja ein Hocherlebnis dann. Ein Highlight. Also wir waren auch wie berauscht, als wir fertig waren und haben da auch ordentlich Schiss gehabt. Also das ist auch ein Keller, da fängst du halt an und da ist noch so ein altes Schwimmbad und dann sind da, ja, ich weiß nicht, ob da früher die Patienten festgenagelt wurden oder so, keine Ahnung, sind auf jeden Fall sehr suspekte Räume da unten, die sind schon sehr angsteinflößend. Und dann mussten wir noch so ein paar Sachen da irgendwie im Heizungsversorgungsschacht, keine Ahnung. So, und es war total still und auf einmal hörst du auch so ein leichtes Rascheln, denkst du, okay, hier werden ja wohl keine Ratten sein, wir Frauen schon ein bisschen, war schon nicht so angenehm, aber okay, muss man ja durch. Und dann kam hinten Lichtkegel Oh, und cool. das war dann schon echt übel. Dann stehst du da, Taschenlampen aus, nicht atmen, kriegst schon so leichten Panikanfall, aber es waren dann Fotografen, die halt einfach nur Lost Places fotografiert hatten und mit dem haben wir uns dann auch nett unterhalten, es ging dann auch, aber ja, so ein Kick, da hat man schon was von. Ja, das glaub ich dir sofort. Also wenn noch wer andere auftauchen, wird es manchmal schon komisch. Ja, das kann ich gut verstehen. Also wir hatten keine Ratten, wir haben nur Fledermäuse gefunden, vier oder fünf Stück, aber alle tot. Ja, also in dem Gebäude haben wir keine weiteren gesehen, da haben wir auch mal drauf geachtet dann, aber da waren nirgendwo irgendwas. Aber drei, vier Tote tatsächlich. Zwei in der Badewanne irgendwo und einer irgendwo. Also insgesamt drei oder vier Stück. War ganz merkwürdig. Aber da war es also wirklich, das war ein komisches Gefühl da drin. Also dunkel und Gebäude, das ist schon eine heiße Kombination, muss ich sagen. Machst du gerne Nachtisch? An sich ja, ich liebe das sogar, aber ich bin dann immer 3 Tage brauche ich, um meinen Schlafrhythmus wieder zu finden. Ich weiß auch nicht, ich sage ja, werde ich echt alt langsam. Aber nee, das hatte ich eigentlich schon immer. Also dass wir nicht so aus dem Schlafrhythmus kommen. Aber ich finde auch, sie werden schwierig. Wie siehst du das denn? Ich finde, das wird langsam schwierig, ernsthaft Nachtcaches zu machen, weil die Förster auch alle aufpassen und ja. habe jetzt noch nicht so viele Nachtcaches gemacht, aber wir haben uns da auch männliche Unterstützung besorgt. Und es war schon, ja, das war, ich will jetzt nicht sagen Kindercache, aber der war total süß, Vampire im düster Wald, kleine Runde hier zum Beispiel. Das war unser erster, den wir gemacht haben. Und das war nett, aber das hatte trotzdem was. Es war im Sommer mit 25 Grad und aber stockdunkel da durchzutabern. Ich finde, das ist auch so ein bisschen grenzwertig. Manchmal, wenn du da einen hatten wir dann noch, wir haben ja so eine gute Serie zu Halloween. Ja. Und da werden dann auch immer verschiedene Nachtcaches gesucht, gelegt. Und dann haben wir dann auch zu viert mit männlicher Unterstützung eingemacht. Und dann läufst du teilweise zwar durch Waldviertel, aber manchmal halt auch über Felder. Und wenn du da mit Taschenlampen läufst, das ist manchmal ein bisschen grenzwertig, finde ich. Ja, klar. Aber hat schon Spaß gemacht. Ja, sie werden aber auch schwieriger. Also einmal, weil du halt ja im Wald aufpassen musst mittlerweile, was du tust überhaupt, wegen der Förster. Ja, dann hast du einfach das Problem, umso besser die sind, umso überlaufener sind die jetzt. Jetzt machen das schon viele mit so Kalendern. Ja, ich halte von diesen Kalendern auch nicht viel, aber gut, wenn dann da schon einer liegt, dann finde ich, dann sollte man ihn auch wirklich benutzen. Das ist man dem Owner irgendwie schuldig. Das haben dann hier wieder so ein paar Oberklugscheißer nicht getan. Dann haben die Owner den sogar dicht gemacht und wollten den auch erst dicht lassen. Und es führt einfach nur wieder zu Problemen, weißt du? Geschickt ist dann auch, wenn dann noch so gelockt wird nach dem Motto, der eine schrieb dann irgendwie, hat ja nicht jeder Zeit, sich so lange vorher einen Kalender einzutragen. Oh, da sind so, weißt du. Wir haben hier einen Multi jetzt am Wochenende oder wollten den eigentlich machen. Der ja, ist so ein Highlight, ganz frisch rausgekommen und jeder ist absolut begeistert. Das blaue Wunder, heißt das, hast du gelesen schon? Oder? Nee, aber ich kann mir vorstellen, was dann da los ist. Und ja, da habe ich jetzt vorhin noch via Twitter gelesen, dass da jetzt auch ein Kalender ist, obwohl es ein ganz normaler Multi ist, tagsüber zu machen, aber mit Kalender und ich glaube, das nimmt zu. Damit halt auch, da wirklich nicht die Horden einfallen, ne, wenn da dann so Highlights cache sind. Ja, aber das ist halt echt merkwürdig. Also das kann in meinen Augen auch nicht wirklich das Ziel sein. Also ich weiß jetzt auch keine Lösung ist das Problem, aber das ist, finde ich, dann auch, da kriege ich echt den, boah nee, irgendwann hängen dann irgendwelche Lockzettel einfach irgendwo in der Telefonzelle und ich brauche nur noch vorbeigehen und stempeln, weißt du. Das ist so, nee, das wird so sehr darf das nicht reglementiert werden. Aber vielleicht ist das die Zukunft, ja, das kann schon sein. Ja, ich meine, ich habe den jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, dass die Stationen einfach genial sein müssen, auch mit viel Mühe und weiß nicht was. Und wenn da natürlich so Horden durchgeschleust sind, ich glaube, das ist sogar ein Premium, ich weiß es gar nicht, dann geht das vielleicht am Anfang nicht. Das wird sich, wenn der vielleicht hier in der Region abgegrast ist, dann wieder auch normalisieren. Aber ich bekomme es immer häufiger mit. Hier waren auch noch einige Caches von den Rheinpiraten, auch Lost Places, die gingen auch definitiv nur mit Kalender. Ja, es ist schwierig, schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Gibt es bei euch also auch die Kalendervariante? Ja, nicht oft, aber es gibt ein paar und auch wenn ich sie nicht mag, kann ich die ohne absolut und völlig verstehen. Mhm. So wie dieser Lost Place da im Dunkeln auch, da kannst du halt nicht mit 10 Leuten rein, dann ist der bald verbrannt. Ja, dann halten sich aber doch wieder einige dran, wie gesagt, und loggen dann auch noch so richtig schön provozierend, dass sie ja nicht genug Zeit hätten, sich vorher einzutragen. Naja gut, vielleicht sind sie als Klofrau so kurzfristig eingesetzt worden. Also ja, ich finde es einfach eine Frechheit, also sorry, ich finde schon schlimm, dass den jetzt am Kalender vorbeizumachen, finde ich noch nicht mal, wenn denn kein anderer da ist. Ne? Aber nein, die suchen sich noch einen Abend aus, wo sich schon andere eingetragen haben. Und ob das dann alles sein muss, weiß ich nicht. Da ist ein Owner, der hat gewisse Wünsche, wie das gemacht werden soll. Der hat sich viel Mühe gegeben, der hat da einen super geilen Cash hingelegt. Ja, aber bin ich es ihm dann nicht wirklich schon aus Anstand schuldig, mich dann auch dran zu halten, was der möchte? Also, das ist so, da ärgert es mich dann immer. Aber ich will mich auch nicht mehr so viel aufregen, das hat eh keinen Sinn. Ja, das ist so, du kannst da sagen, was du willst, du kannst auch loggen, was du willst. Jetzt haben wir hier einen, der hat jetzt einen auf eine Verkehrsinsel gepackt, da habe ich nur darauf hingewiesen, dass die normalerweise nicht betreten werden darf. Und zwar, ja, das habe ich gelesen, erzähl mal, das ist echt ein Ding. Ja, es gibt also verschiedene, wenn du die Polizei fragst, das ist so eine Grauzone. Aber es gibt schon durchaus Polizei, die dir ganz klar sagt, nein, da wird die Straßenverkehrsordnung praktisch schon ein bisschen zu ausgedehnt und dann wird gesagt, das gehört zur Straße sozusagen und du darfst da nicht rauf. So. Und jetzt ist einfach die Frage, selbst wenn das Grauzone ist oder selbst wenn es erlaubt wäre, ob man es dann machen muss. Weil es doch nur, es ist doch absehbar, was dabei rauskommt. Also, dass das Ärger gibt. Das ist mir immer echt missverständlich. Verstehe ich nicht. Also, den Ansatz begreife ich da einfach nicht. Warum man da trotzdem unbedingt einen rauflegen will. Ja, ich weiß nicht, ich habe bei den Dosenfischern im letzten oder vorletzten Podcast gehört, dass er hier gerade in NRW da auch einiges politisch unterwegs ist. Ja, allerdings, ja. Ich bin mal gespannt, in welche Hinsicht das so entwickelt. Ich bin da jetzt nicht ganz involviert, aber ich glaube, in den Niederlanden ist ja bei uns nur ein Katzensprung, ist ja gleich um Ja. die Ecke. Da ist das schon so, du darfst, glaube ich, aber korrigiert mich, falls da jemand im Chat ist und da mehr Bescheid weiß, da darfst du, glaube ich, nur Cash legen, wenn du vorher mit der Gemeinde das Ja, abgesprochen hast. ja. Und das wird hier auch kommen. Einfach, weil es lässt sich weder durch Vermutet. Vereine noch durch gutes Zureden. Es findet sich immer ein Idiot, der noch die letzte verbotene Stelle bedosen will. Und dann Ja. laufen auch noch alle dahin. Dann ist es noch ein Powertrail und dann wundern sich alle ganz überrascht, dass das. Hast du das von dem da oben in Dagebühl, diesen neuen Powertrail, da gelesen oder gehört? Ja, genau. 200 Habe ich auch. etwas auf 84 Kilometer. Wenn sie dann, sollen sie doch mal ehrlich sein, warum legen sie den denn? Weil sie sich bekannt machen wollen oder was? Ich verstehe es nicht, weil wenn sie wirklich um diesen schönen Wanderweg geht, warum machen sie nicht einen Multi von? Also Ganz so genau. einfach wäre es, weißt du, der Homer J macht, glaube ich, diese ganzen Multis. Oh, heißt er Homer J oder Homer X? Ich weiß gar nicht. Wir haben so einen, so einen Wandercache-Leger. Den finde ich irgendwie in ganz Deutschland wieder. Und der macht das einfach, der macht so 30, 40 Kilometer tatsächlich. Und unterwegs musst du an bestimmten Stellen, an die du nicht mit dem Auto oder ähnlichem kommst, irgendwas ablesen oder ein Schild finden oder irgend sowas. Ja. Ja, warum haben sie es denn da oben nicht so gemacht? Wenn es ihnen wirklich um die Natur und den schönen Weg geht, frage ich mich, warum muss es dann ein Powertrail sein? Also die Ja, wie Glaubwürdigkeit gesagt, hält sich da in engen Grenzen für mich. Powertrail war nicht. Also ich meine, klar, man guckt schon ein bisschen auf die Statistik. Also ich habe, wie gesagt, 750. Ist jetzt ja noch nicht viel in 3 Jahren. Aber die Statistik ist eigentlich eher mehr so für mich, so persönlich. Ja, das kann ich gut Ob, verstehen. wenn man einen richtig schönen Cash hatte, bin ich glücklich und dann ist es nur ein Punkt. Oder wenn es ein Ja, DNF ja. war und ein toller Tag, ist es genauso schön. Ja, absolut. Na gut, ein Punkt wäre dann schon noch ganz nett, je nachdem, wie hart der war, gebe ich zu, aber ansonsten interessiert mich das eigentlich nicht. Dann nimmt man vielleicht nochmal ein bisschen Beiwerk mit. Wir machen das dann auch öfter so, dass wir entweder mit dem Frühstück irgendwo starten, also hier Freefly, mit der ich unterwegs bin, die wohnt nicht in Krefeld, Ja. irgendwo treffen, Frühstück starten oder zum Ja. Schluss dann halt auch mal ein Käffchen trinken und quatschen. Frauen halt, ne? Und Ich hab's jetzt mir extra verkniffen. Dann vielleicht nochmal das ein oder andere so mitnehmen. Aber wie gesagt, Powertrail, ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, also, Aber wird sich ja, nicht ändern lassen. irgendwas werden sie da schon dran finden. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich finde die Statistik hochinteressant. Ich gucke mir die allerdings immer nach dem Cachen an, weil ich immer spannend finde, wie sich das so über die Jahre entwickelt. Also, das von daher Statistik führe ich. Ich habe auch relativ viele Founds. Ich habe ja fast 8000. Allerdings arbeite ich Hätte freitags auch auch so nicht. können. Ja, ist einfach so. Durch diesen freien Tag einmal die Woche summiert sich das von alleine. Also, das ist nicht mal viel im Prinzip. Ja, also für mich, das einzige Ziel, was ich mir mal gesetzt hatte, ist, Deutschland rot zu machen. Das fand ich jetzt mal persönlich für mich ganz spannend. Ach, Ich die habe, Bundesländer, oder? ja genau, ich Okay. habe auch am 29. zweiten, klar, weil Ja. ich gedacht habe, okay, vielleicht interessiert mich ja in den nächsten 2, 3 Jahren die Statistik und dann ärgere ich mich. Das habe ich dann schon gemacht, aber es war jetzt nicht, nö, Also kein das, nee, Upside. den 29 kann ich auch wirklich alle verstehen. Also ich meine, ich hätte es nicht gebraucht, ich hatte das alles voll, aber da kann ich jeden Vermutlich, verstehen. ja. Also kann ich wirklich jeden verstehen. Also da wäre es mal blöd, wenn man es nicht gemacht hätte. Mein Gott, den einen Cache da oder das eine Event, das kann man doch am 29. dann machen. Aber sonst, weiß ich nicht. Also gibt ja welche, die haben da wirklich echten Druck, ne? Also ich kenne da durchaus welche, die sind ganz hektisch, wenn entweder an dem Tag nicht ein Punkt oder weiß ich nicht, wenn die nächste Tausend dann Ja, nicht bald greifbar ja. ist. Oder es kommt eine neue Mail rein mit Publish. Ja, da haben wir ja auch einige in der Region, ja. Ja, das ist mir dann immer. Also, das ist etwas, was mich auch bei Geocacher manchmal so ein bisschen stört, wenn man auf einem Event auch ist oder so. Also, ja gut, das ist aber auch wieder Generationsfrage. Aber wenn mir so einer gegenüber sitzt oder ähnliches und ist dann nach jedem zweiten Satz am Handy am Machen, dann ist immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ja, wie Ich soll weiß das nicht, wie denn? alt bist du eigentlich, wenn du immer sagst, Generation? Na, noch nicht mal so alt, 45, aber ich merke schon den Unterschied. Gut, so fast mein Alter. Ja, aber Das ich, ist. also zumindest so in meinem Alter, wenn ich das so gucke, also da ist es üblich, das Handy wegzustecken, wenn man sich unterhält. Ja, gut, das auf jeden Fall. Also manchmal mache ich das auch, gebe ich zu, aber dann twitter ich. Ja, aber manchmal, das Oder. ist das entscheidende Wort dabei. Manchmal, ja, mein Gott, also das ist ja normal. Aber so alle 2, 3 Minuten, finde ich komisch. Ja, natürlich auch eine Frage. Das ist schon übel. Aber ich meine, jeder ist anders. Der eine ist halt Ja, FTF-Jäger. klar. Ich bin Genusskescher. Jeder soll so machen, wie er will. Einzig finde ich halt nur schade, dass das so ein bisschen gerade durch die Masse bergab geht. Und auch manchmal habe ich den Eindruck, also jetzt bei mir im Freundeskreis, die halt nicht geocachen, Ja. die ja schon wissen, dass ich das mache und auch ein bisschen länger, Ja. die kommen dann und sagen: Ah, oh, kannst du mich mal mitnehmen? Weil ich habe jetzt gehört und oh, ne, das scheint so ein bisschen salonfähig und hip zu werden. Ich habe dann zufällig immer keine Zeit und das passt dann irgendwie nicht. Weiß ich nicht, um da jetzt jemanden mitzuschleppen, nur damit das mal gemacht hat und tralala, keine Lust, ist Nee, nicht das kann meins. ich verstehen. Aber es ja, wird nicht nur modern, sondern, weiß nicht, hat auch irgendwie so einen anderen Touch, keine Ja, Ahnung. ich wollte sagen, man muss es ja auch gar nicht unbedingt negativ sehen. Man muss halt sich überlegen, ob man mit diesen Änderungen klarkommt. Es ist ein anderes Hobby geworden, es ist einfach so. Da hat sich vieles geändert, muss aber auch nicht alles zum Schlechten sein. Also, dass die Auswahl größer ist, ist ja nicht erstmal nicht grundsätzlich schlecht. Ja, stimmt. Und schlechte Dosen habe ich schon das Gefühl, dass das besser geworden ist. Also weiß ich nicht, dass das auch so ein bisschen so, da gibt es immer noch genauso einen Schrott wie früher. Aber ich habe das Gefühl, dass die Quote insgesamt fast eher ein bisschen hoch geht wieder. Also, dass man wieder ein paar bessere findet. Aber ja. Ja gut, ich meine, ich cache jetzt hier nicht meine Homezone leer, sondern wir machen wirklich ja, Tagestouren oder Tagesausflüge oder was wir uns vornehmen, wenn wir cachen gehen. Und dann suche ich, wie gesagt, nach diesen GC-Tours und nach diesem Voting, nach den Fasspunkten Ja, aus. ja. Und wenn ich mir auf den Weg dahin oder wie auch immer nochmal irgendeinen Parkplatz-Cache oder Pipi-Pausen-Mach-Cache mitnehme, dann weiß ich, okay, das wird jetzt kein Highlight sein. Ich finde, dann darf man sich auch nicht beschweren, dann wird der Log halt ein bisschen kürzer und gut ist. Stimmt, Ja, ja, das ist richtig, oder? absolut, ich sehe ich genau, ja. Und insofern, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Qualität sich verschlechtert hat, weil ich finde, dass hier richtig gute Dosen liegen. Ja, also wenn du gerade sagst, Parkplatz Cache, ja, dann machen wir den Müsst wie hier auf dem Autobahnrastplatz, dann wirst du aber überrascht aus der Wäsche gucken. Jetzt kann ich mir nicht sagen, warum, ne? Nee, aber es ist schon beeindruckend. Also das ist, wie gesagt, man muss, das ist halt diese Art Cache, wo du weniger die. Also ich habe bei ihm immer den Effekt, dass ich staune ohne Ende, wenn ich das gesehen habe. Und mir am Ende aber dieser Cache-Effekt fehlt. Ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben. Mir fehlt so dieses Such-Finde-Erlebnis, weil es ist immer relativ klar oder oft relativ klar, wo man suchen muss und was es ist. Und man staunt dann wirklich über die Baukunst sozusagen. Ja, das stelle ich mir jetzt mal als Silberrücken wirklich schwierig vor. Also ich weiß, dass ich am Anfang so bei den ersten 200, 300 Caches fast ja immer ein Highlight hatte, Ja, selbst beim Parkplatz-Cache, klar. weil man so die normalen Cache-Verstecke so nicht kannte. Ja, klar. Und ich merke jetzt, wie gesagt, ist ja nicht vergleichbar, was ich empfunden habe, aber so manche Sachen, die vielleicht echt lieb und gut versteckt sind und an einer tollen Location, wo man sagt, ach, mal, guck mal, da hinten ist er, den sieht man schon 10-mal hinten Ja. im Wind. Ja. Weil man es halt kennt. Und wie ist denn das bei dir, wenn du da fast, weiß nicht, oder fast 9000 Punkte hast, Ja, musst fast du doch acht, nur noch da fast acht, noch keine laufen Null. oder sitzen und sagen, 2 Meter links, da ist er. Nee, es ist aber ganz oft, dass ich mich tatsächlich vor dem Loggen nochmal hinsetze und drüber nachdenke, wie der Cache wirklich war. Ja, das liegt am Alter. Nee, also weil ich einfach auch sitze und denke, Mann, das war jetzt ein D4, eigentlich war da gar nicht so schwierig. Und dann überlege ich mir mal, ja, aber was ist, wenn du jetzt ein Anfänger gewesen wärst? Jetzt Also, hast du aber auch für Brause, ne? nee, ist so. Also bei manchen Caches ist es ja wirklich so, dass den geilsten Effekt gehabt, dass ich wirklich kam da hin und du sahst von Weitem schon Wasserschild, oben ist der Haken, das Ding hängt einfach hinten im Rohr. Da waren 2 Stunden, eine halbe Stunde am Suchen, die hatten dann 10 Founds. Und da fiel mir so auf, ja, das ist echt ganz schwer. Das ist gar nicht mal mit auf die Kacke hauen, sondern einfach, wenn du 8000 Stück gefunden hast, dann kommst du an manche Orte und weißt, wo du hinfassen musst. Das ist ja nicht mehr so, ne? Ja, es macht trotzdem noch Spaß, aber du weißt trotzdem schon, wo er ist. Und es kommen halt welche mit 100 Founds und natürlich brauchen die länger. Und deswegen überlege ich auch mal, dass mit der D-Wertung, ist die wirklich fair oder unterschätze ich das? Das finde ich ganz schön schwierig. Manchmal finde ich sogar, ich war mit Louis Cypher und dem Blinker 1980 und noch zwei Kumpels von Louis Cypher. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen uns da zusammenkamen, aber schon eine ganze Menge. Ja. Und wir haben einen Müsli gemacht, magnetische Nordpol. Also ein ganz besonderer Kasch und wirklich sehr, sehr schöner auch und auch schwieriger. Und wir sind da so durchgelaufen, weil immer jeder irgendeine Idee hatte. Weil einfach diese Erfahrung, das ist kein Können und das hat auch nicht so mit Silberrücken zu tun, das ist einfach die Erfahrung. Du hast also einfach den Vorteil, bei manchen Sachen schon drauf zuzukommen und du weißt, es ist entweder da rechts oder da links. So, das ist einfach so. Und das ist, Hat finde man ich, denn auch schwierig. als Silberrücken mal so richtige DNF-Tage? Ja, oh, meistens 1-1er und ähnliches. Und lockst du die auch? Ja, absolut, jedes Mal. Ja, ich auch. Da bin Aber ich es machen allerdings der total Einzige. wenige, ne? Da bin ich der Einzige, glaube ich, hier. Also das ist hier wenig mit DNF-Logs. Also ich schreibe da auch rein, heute hatte ich, glaube ich, meinen DNF-Tag, ne? Also nicht im Ja. Sinne von, also ich gebe dann schon an, wo ich denke, boah, hier haben wir echt gesucht und entweder war man zu blöd, aber ich glaube, der könnte weg sein. Ja. Oder ob ich jetzt einfach nur so einen DNF-Tag hatte, wie so einen Bad Hair Day-Tag. Ja, Also kann ich Frauen sehr werden gut mich nachvollziehen. verstehen. Nee, ich kann es also auch wirklich, ich nehme dann Heike mit, die sagt dann, guck doch mal da unten und da liegt er dann auch. Nee, also das gibt es bei mir sehr oft doch. Ich habe mit DNFs echt überhaupt kein Problem. Also da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Wenn es ein 1-1er ist, dann ziehe ich auch schon mal einen Telefonjoker, weil ich keine Lust habe, nochmal hinzufahren. Aber ansonsten habe ich da keine wirklichen Schwierigkeiten mit. Nö, um Gottes Willen. Das stimmt, hör mal, jetzt sehe ich hier gerade, Jan schreibt, also der Gopi, habe übrigens nichts dagegen, wenn wir das Gespräch auf nächste Ausgabe verschieben. Oh, das ist gut, da brauche ich ihn nicht fragen. Das hätte ich ihn sonst nämlich auch gefragt, weil diese Variante Ach ist doch so, ich. anstrengender. Wir quatschen schon unheimlich lange, dabei hatte ich gar Ja. nichts zu erzählen. Ich Ja, hoffe nicht, das dass wir ist dich gelangweilt haben. typisch Frau. Och, Ja, also, genau, viel Weib halt, ne? das ist ja das Gute beim Podcasten. Du kannst niemanden langweilen, beziehungsweise kann sich niemand beschweren, weil wenn es ihm zu langweilig wird, kann er jederzeit ausschalten. Und ich nehme das auch keinem übel. Also, das kann man nochmal mit erwähnen. Weißt du, immer wenn ich auf Events komme oder so, ne? Und man unterhält sich darüber, dann kommt immer so, also ich, wirklich schon fast so reflexartig, oh, sorry, aber euren Podcast höre ich gar nicht. Ja, das macht auch nichts, da braucht sich wirklich keiner für entschuldigen, ich kann das völlig verstehen, also um Gottes Willen. Ich finde das auch nicht wirklich tragisch und solange wir ein paar Hörer haben, machen wir den und wenn keiner mehr zuhört, ist auch nicht schlimm, also. Ja, danke Jan. Er hat gerade geschrieben, erzählt gut und interessant. Naja, der kennt mich, der kennt die Geschichten ja eigentlich auch schon alle. Naja. Ja, er muss ja bis zum nächsten Mal aushalten, aber nächstes Mal haben wir ja deine Freundin. Ja, wir sind jetzt hier völlig Rheinland, ne? Dann nehmen wir den Groppi und sagen, weil er so lieb und nett ist, behalte ich ihn dann in meiner Reserve. Also wir gucken mal, ob er dann das nächste Mal drankommt. Da twittern wir noch drüber und sprechen das noch genau ab. Jetzt aber Frauenpower pur gehabt, ne? Beziehungsweise kommt ja dann noch mit Jelly Twist. Ja, so gut. Du bist die erste Frau überhaupt in diesen Podcast-Serien, glaube ich. Oder hatten wir Wow. schon irgendeinen? Nein, du bist die erste, glaube ich. Ja, Nee, nee, die glaube ich hört. nicht. Nur ist so. Ja, also Frauen ist. Also die Männer sind ja nun sowieso in der Überzahl beim Cashen. Nochmal langsam, das ist nicht angekommen richtig, was? Die Frauen sind ja sowieso in der Unterzahl beim Cashen. Also Männer sind ja wesentlich Findest mehr. du? Ja. Was ich so draußen im Wald treffe, schon. Und. Wen triffst du denn im Wald draußen alleine, außer deine? Gut, viele. Doch mittlerweile, seit 2 Jahren, treffe ich fast bei jeder Cash-Tour mindestens ein, zwei Leute. Ja. Oh, das haben wir gar nicht so oft. Ab und zu, ja, aber. Ich bin im Einzugsgebiet Hamburg. Also kannst du dir etwa vorstellen, was hier los ist. Ja, Nee, okay. also es ist tatsächlich so. Da sind doch mehr, also jetzt nicht so, aber doch schon mehr Teil Männer. So in meinem Alter, alleine unterwegs und stehen vorm Spielplatz und trauen sie nicht rauf. Ich habe dann immer Ja, das Bonsche mit. ja, super, ganz gelungen. Aber so ab 40 ist, glaube ich, so Standard, ne? Ja, Also ja. so bis auf jetzt die ganzen neuen iPhone-Cacher. Ja, aber die meisten Jugendlichen oder Kinder, merke ich immer, die machen das so ein, zwei Wochen und dann ist so der Effekt weg für die. Weißt du, das Neue ist dann weg und dann hören sie auch wieder auf. Das sehe ich hier ganz oft wie heißt es hier? Na, in den Namen hätte ich fast gesagt, jetzt komme ich nicht drauf, siehst du, in den Accounts. Ja, wollte ich Du gerade siehst, sagen. die kommen so auf 100, 150 Founds, dann machen sie noch ein paar Lost Places, weil das was Besonderes ist und dann hört das auch auf. Wieder weg. Und Aber Frauen jetzt. wollen aber alle nicht in Podcast. Also wir haben nicht, du bist nicht die Erste, die wir gefragt haben. Also diese Variante machen wir ja noch nicht so lange mit der Sprechstunde, beziehungsweise die mache ich ja nur. Und die andere Variante haben wir schon ein paar Frauen angemailt und der Satz, den könnten, das ist so ein Textbaustein, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben eigentlich nichts zu sagen, ist nicht so unser. Ja, dabei haben wir viel zu erzählen. Die Frage ist immer nur, ob das spannend ist, ne? Aber gut, Das entscheidet der Hörer für sich selber. Also wenn ich so sehe, dass uns hier immer noch welche zuhören und folgen, kann das nicht so schlimm sein. passt schon. Sag mal, noch eine Frage, weil du sagtest, wenig Frauen, aber wenn man jetzt zum normalen Stammtisch, ich rede jetzt mal nicht, oder GC-Treffen, wie auch immer, Ja. geht, ich finde, da ist das eigentlich schon fast ausgewogen. Oder müssen die dann mit, die Frauen, weil sie keine andere Ich Wahl wollte gerade haben, sagen, oder was? da habe ich aber eher das Gefühl tatsächlich, dass die dann so denken, naja, dann ist er beschäftigt, so, dann gehe ich mal mit, damit er sich freut. Also, nee, finde ich schon einen Unterschied, doch. Also es gibt ja auch ein paar völlig verrückte Frauen, das ist ja keine Frage, brauchen wir ja nur mal die Ja. Top-100-Liste da gucken und gerade wir hier in Hamburg, ich kenne die ja nun alle, wenn ich da sehe, Alligatöse, das ist ja nun, mein Gott, das ist ja eine Cashmaschine oder auch die Deichgräfin, da halte ich ja nicht mal mit. Ich schlafe schon einen Abend, weil ich müde bin, dann gehen die nochmal zum Nachtcashen los. Das sind ja wirklich dann Powerfrauen, aber sie sind schon in der Unterzahl doch. Also hier zumindest ist es so, was ich so immer erlebe. Auf Events gebe ich dir recht, da ist das mehr so 50-50. Aber zu normalen Events oder Stammtischen gehst du auch hin? Oder bist du Oh, mehr so home selten, alone se und ja, selten. Also der ab und zu. einsame Wolf Silberrücken? Ja, wäre mir lieb, aber ich treffe immer mehr mittlerweile, da kommt man nicht mehr drum rum. Also einsamer Wolf, ich würde gerne so cashen. Aber da muss man dann auch Realist sein, das funktioniert natürlich nicht, wenn du jetzt, so wie diese Filme damals gemacht habe oder jetzt diese Podcast-Geschichten, da erledigt sich die Einsamkeit dann sehr schnell. Das ist aber auch nicht zum Gehen und das ist auch okay. Also, das weiß ich vorher, dass mir das dann passiert. Ihr schreibt gerade noch, Team Sandy kommt von Fever, der Facebook-Cache wieder. Nee, der kommt nicht wieder. Ich habe einen Cache gelegt zu dieser Facebook-Gruppe damals. Habe ich zum Event dann eingeladen, damit man sich wenigstens mal trifft. Da waren wir aber noch Ja. unter 100. Und habe, wie ich finde, einen schönen Ort ausgesucht, direkt am Rhein. Und da hatten wir dann so ein Kaffeeklatsch-Event, um uns da mal kennenzulernen. Und da hatte ich ein Mystery gelegt. Nee, der kommt nicht wieder, ist auch schön. Der lag wirklich abgeschieden, aber trotzdem gut zu erreichen am Rhein. Ja. Und ich weiß nicht, was da war. Das war, also kann ich ja ruhig sagen, es war ein Plastikstein ausgehöhlt, der halt so in die Natur passte und darin lag halt der Cache. Und jedes Mal war die Dose innen drin verschwunden. Manchmal lagen dann auch die TBs und Coins extra noch ordentlich in diesem Cache, bevor es dann wirklich steil zum Rhein abgeht. Lagen da ordentlich drin, aber es schien jemand Tupperdosen zu sammeln. Das ist ja auch sehr merkwürdig. Ja, das war wirklich, und das haben wir jetzt ein paar Mal probiert und anscheinend ist der Platz doch nicht so gut. Für vielleicht ein Mal Öko. abgesehen davon, mittlerweile bin jetzt die Tage irgendwann da vorbeigefahren und gelaufen. Da scheint sich auch einiges zu tun. Das ist nicht mehr so eine ruhige Stelle. Da konnte man von da aus bis Meerbusch laufen, wenn man möchte, am Rhein entlang, also schon eine Ecke. Ja. Aber da wird auch irgendwie gebaut. Also das hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt. Ich muss gerade mal gucken. Irgendwer wollte noch was wissen. Achso, nee, ich kann nicht live sehen, wie viele Hörer wir haben. Ich kriege maximal eine Meldung, wenn es über 100 war oder wie viel es am Ende waren insgesamt. Das zeigt er mir irgendwann an. Aus Erfahrungswerten haben wir bei der normalen schweigenden Mehrheit immer so 100, 150, irgendwas dazwischen gehabt. Und bei der Sprechstunde waren es bis jetzt so 80 bis 90, aber die gab es ja auch erst einmal außer heute. Das erfahre ich erst im Nachhinein. Ja, guck mal, wir reden aber jetzt auch schon ja, 1,5 Stunden fast. Wahnsinn. Ja, aber wir hatten ja auch mal was zu sagen. Haben wir denn noch was jetzt? Also von mir aus nicht. Also wenn wir, ich könnte noch länger, kennt mich ja, beziehungsweise so Frauen, ne? Wir finden dann immer ein Thema. Nee, ich frage deswegen, also es ist schon 1,5 Stunden ist schon eine üppige Zeit. Denke ich auch, Dann nehme ich dich lieber noch mal rein, wenn ich wieder keinen finde, der sonst freiwillig ja. will. Dann erinnere ich mich noch mal an dich zurück und dann machen wir eine zweite Runde. Das ist doch viel geschickter. Ja, da müssen wir entweder, muss ich bis dahin ganz viel erlebt haben, weil ich wirklich mal was zu erzählen habe, oder ich mache mir so eine Ja, Fragebogenliste, was ich Fragepunkt. den lieben Silberrücken schon immer fragen wollte. Nein, ich will ja hier nicht die Antwort Mama geben, sondern dieses Format soll ja sein, dass wirklich mal der hier Angerufene wirklich auch mal was erzählen kann und praktisch einen Podcast machen kann, ohne sich selber die Arbeit zu machen, hier alles aufzubauen. Nein, nein, das war schon gut so wie heute. Das ist nicht schlecht. Lieben Dank, Just for Fun, AC oder AC? Könnt ihr die Gefällt Plätze. Meine Stimme, danke. Ja, siehst du, also kann es das ja nicht so schlecht gewesen sein. Ja, aber deine Stimme ist auch nett. Ich höre euch meistens immer zum Einschlafen. Hier steht irgendwas mit Bahnfahren. Ja, ich nehme John. Immer die Podcasts mit ins Bett, ob Dosenfischer oder. Ja, John sagt, dass viele den mitnehmen. Das stimmt. Also ich sehe, wie viele Downloads wir haben, können wir mittlerweile auch leider nicht mehr nachvollziehen. Ich kann. Nee, wir haben ja eine Seite, auf der der Podcast gelistet ja. ist. Da kann ich sehen, wie viel das downgeloadet haben. Dann sehe ich, wie viele live waren. Und ja. mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass viele sich das gar nicht auf dieser Podcast-Seite downloaden, sondern direkt hier von diesen 1000 Mics. Also wenn wir jetzt durch sind und ich mache Ende. Dann kann man das bei 1000 okay. Mics auch downloaden. Und da kann ich überhaupt nicht sehen, wie viele es downloaden. Also ich habe so einen groben Anhalt, wie viele uns hören, aber das ist absolut grob und ich gestehe. Kannst du ja nicht mit Google Analytics was machen oder so? Ja, mach alles zu ein, aber da müsste, wollte gerade sagen, da müsste man sich dann hinsetzen und was basteln. Und ich gestehe auch, dass mich das, also was mich interessiert ist, schaffen wir es, eine dreistellige Hörerzahl zu haben und zu halten. Und dann bin ich zufrieden und dann sage ich, lohnt sich. Der Aufwand und auch der finanzielle Aufwand, das kostet ja auch ein paar Euro. Und wenn wir das nicht mehr hätten, dann würde ich drüber nachdenken, ob es Sinn macht. Aber wir sind da weit drüber im Moment und haben tatsächlich mehr Zulauf, als wir je erwartet hätten. Deswegen mussten wir hier bei 1000 Mics auch schon aufrüsten, weil eben über 100 Zuhörer kamen und das war in der Umsonstversion gar nicht mehr mit drin. Ja, es macht aber auch Spaß. Also jetzt euer Format. Ich bin da auch mehr durch Zufall drauf gestoßen. Glaube auch durch Usimo. Oh, jetzt wird er mir sympathisch. Der ist auch sympathisch. Und ja, also weil, ich sag mal, Dosenfischer ist natürlich ein ganz eigenes Format und ja. super, also klasse. Finde ich auch sehr witzig, mal abgesehen davon, Sandmann Stimme, Niederknien. Und der wird den vielleicht ja auch hören, ne? Das ist peinlich, aber egal. Der freut sich dann aber. Also Sandmann kann Lob gut vertragen, da hat er, glaube ich, kein Problem. Ja, aber hat natürlich auch eine nette Stimme, so jetzt nicht, aber Sandmann ist schon noch ein bisschen mehr. Nein, aber das ist halt ein eigenes Format und bei euch, also ob jetzt die Sprechstunde oder wenn ihr euren Fragebogen macht, finde ich super interessant. Also wir haben es auch deswegen, wir haben lange überlegt, ob wir nochmal weitermachen wollen. Wir hatten es ja mal versucht am Cache. Das funktioniert gar nicht. Das ist technisch einfach zu aufwendig. Ja, und du kommst einfach nicht zum Cachen, wenn du da gleichzeitig erzählst. Also das hat nicht gut funktioniert. Also jedenfalls nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, damit ich es auch sende. Und dann habe ich Marco nochmal angesprochen, weil ich auf diesen Gedanken kam, Mensch, dieses Format, so wie wir es jetzt mit den Gästen machen, also die eigentliche schweigende Mehrheit, das gab es einfach noch nicht. Aber ich hatte keine Lust, jetzt irgendwie die 500. Dosenfischer-Kopie zu machen. Also zwei Leute, die sitzen nebeneinander, berichten die Neuigkeiten. Das ist einfach, da sitzen die auf dem Posten, da sitzen sie gut und das können sie auch am besten. Und dann kam uns halt der Gedanke, Mensch, einen Gast einladen, können wir mal probieren. Ist manchmal nicht einfach, Gäste zu kriegen. Das ist so 50-50, ob die Leute mitmachen wollen oder lieber absagen. Na komm, ich habe jetzt akquiriert. Ja, nee, der wunderbar. Also, aber du hast ja selbst weiter. Vielleicht am Anfang erlebt, die Sprechstunde war also noch schwieriger in Gang zu kriegen, weil alle waren begeistert, dazuzuhören, aber kaum einer war bereit anzurufen. Also ich bin froh, dass ich jetzt mal so ein, zwei hatte und dass du jetzt auch nochmal hier warst, dass wir jetzt so sehen, ja, man kann hier anrufen, ich tue keinem was. Und von daher mal sehen, ob wir die ins Laufen kriegen, bin ich gespannt. Obwohl, heute haben wir sie ja am Laufen. Chris, ja, wollte ich gerade sagen, Chris, doch hier gerade viel Lob. John schreibt, euer Format ist sehr interessant. Da wird es auch in Zukunft sehr viele Zuhörer geben. Ja, ich sehe schon. Ja, Mensch, also, zu viel Lob ist aber auch immer, das macht einen auch nervös, kann ich dir sagen. Weil man will das dann ja auch halten, die Qualität. Da steigt der Erfolgsdruck für den Silberrücken. Ja. Ja, nicht nur für mich, Marco ist da auch noch bei. Den vergessen irgendwie immer alle dabei. Ja, der macht viel Arbeit. Ja, nein, um Gottes Willen, wollte ich nicht vergessen, aber jetzt. Ja, die Sprechstunde mache ich schon allein, das ist schon richtig. Da könnte ich ihn auch nicht zunehmen, der hat zwei kleine Kinder. Ich glaube, dann würde seine Frau ihn langsam verprügeln, wenn er das auch noch mitmachen würde. Nee, passt schon. Prima. Ja, wollen wir für heute. Sollen wir cutten? Aber ich behalte deine Nummer mal im Dokument. Ja, sicher, gerne. Falls ich mal keinen finde, dann werde ich nochmal auf dich zukommen und dich nochmal vorher antwittern. Ja, ich denke, twittern tun wir sowieso. Hier steht noch eine Sache, habe ich noch zum Schluss. Ja. Wir haben gerade geschrieben. Team 76, man könnte ja mehr Werbung machen, wenn die Jungs endlich mal einen Banner basteln. Ja. Finde ich jetzt nicht verkehrt, weil ich glaube schon, dass man da auch nochmal viele, höre ich ja auch zu, haben irgendwo einen Blog oder schreiben was. Dann kann man ja nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, man muss mal so ein bisschen vorsehen. Also ja, das mit dem Banner habe ich Marco schon gesagt, das will ich ihm nochmal sagen. Da ist Marco dran, der ist so ein bisschen der Techniker mehr bei uns. Also ich bin zwar Programmierer, aber er macht trotzdem den Techniker, weil das einfach, das kriegt er besser. Lässt arbeiten. Ja, genau, das, genau, genau, so sieht's aus. Und mit der Werbung ist immer so eine Sache. Also ich, wo ich das mal erlebt habe, ich habe, wie gesagt, damals diese Videos gemacht und hatte dann, wie gesagt, 150, 200 Zuschauer, so über den Daumen. Und dann habe ich mich in dieses grüne Forum da eintragen lassen. Da gibt es ja diesen News-Aggregator. Da hat sich das dann fast verdoppelt, die Zugriffe. Nur waren es dann so Leute, die langweilig vorm Rechner saßen, das da oben drin lasen, draufgeklickt haben, überhaupt kein Interesse dran hatten, was so am Markt ist, und dann rumgepöbelt haben, dass die Filme ja doof wären. Und also die Werbung brachte mir Leute, die ich gar nicht haben will. Also ich habe immer so diese romantische Idee, die Leute kommen von alleine, wenn man die nötige Qualität liefert. Also, ja, aber man muss es auch wissen. Also ich bin nur der Dosenfischer, die ja dann mal live irgendwann vor oder nach Weihnachten bei euch in den 4,5-Stunden-Podcast reingeschaltet haben. Ja, ein bisschen länger drin. Bin ich darauf aufmerksam geworden. Und, ne? Das schadet ja so ein Banner nicht. Ja, wir werden noch auf 1000 Mikes Seite haben wir aber einen Link, John. Da gucke ich nochmal nach. Da haben wir irgendwo einen Link, der auf 1000 Mikes verzweigt. Wir kündigen es ja mittlerweile auch an. Wir machen ja auch ein bisschen Werbung. Und ich verlasse mich einfach auf unsere Zuhörer, die machen auch noch ein bisschen Werbung. Also wir haben nicht vor, das Format einzustellen. Also von daher braucht sich keiner Sorgen machen. Solange das so erfolgreich läuft, machen wir das gerne weiter. Wir haben ja auch Spaß dran. Also sonst würden wir es ja nicht machen. Muss man ja mal realistisch sehen. So, jetzt würden wir uns das dritte Mal, glaube ich, verabschieden. Ne? Ja, machen wir es kurz. Ich danke dir. Das war wirklich ein interessantes Gespräch. Ich meine, sonst redet man nicht anderthalb Stunden. Das ist einfach so, muss man mal klar sagen. Was ich vielleicht auch noch eins kurz dazu sagen will, bevor das, ich muss mal vorsichtig sein, wie man es sagt. Manche fragen auch nämlich durchaus mal, welcher Gast am besten war und so. Gerade auch bei der Sprechstunde. Es gibt nicht den besten Gast, sondern das ist mal kurz, mal lang, wie die Qualität dann ist. Das ist eigentlich nur im Ohr des Zuhörers. Für mich ist die Qualität immer gut, weil sonst würde ich mich mit den Leuten nicht unterhalten. Das wollte ich nochmal einmal so eingestreut haben. Ganz wichtig. Das nicht mal ein perfektes Schlusswort war für heute. Ich denke auch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dito, und wir hören uns. Wir wollen gerade sagen, wir hören und sehen uns mit Sicherheit nochmal irgendwann live, da bin ich mir völlig sicher. Ja, ich denke mal spätestens beim Event hier in Schwerte bei dem Gecko-Ding oder so. Genau. Oder woanders. Genau. Also da habe ich gar keine Bedenken. Dann danke ich allen Zuhörern, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Also 1:34 und wir haben noch so viele Kommentatoren, dann muss es ihnen wohl Spaß gemacht haben. Also von daher können wir jetzt zufrieden dicht machen und beide noch ein Glas Wein trinken und ins Bett gehen. So ist das. Nee, ich bin für Glas Wein und twittern. Oh, oder da. Okay, alles klar. Alles klar, bis dann. Jo, tschüss. So, der Groppi weiß ja schon Bescheid, dass er heute nicht mehr drankommt, das habe ich ja schon gesagt. Ich danke dir, lieber Groppi, dass du das mit Humor nimmst und dich trotzdem beim nächsten Mal dann bereitstellst. Wir twittern dann vorher nochmal. Das dauert jetzt wieder einen Monat, bis diese Variante wieder kommt. Ja, die Konserve kann man direkt bei 1000 Mikes runterladen, das stimmt. Da muss ich nochmal irgendwann was gegen machen, weil dann kriege ich ja gar nicht mehr mit, wie viel uns zu, Mensch. Aber nein, nein, das ist schon in Ordnung. Also mittlerweile bearbeite ich da auch nicht mehr viel nach, weil die Qualität, die mir dieses 1000 Mikes daraus bastelt, eigentlich okay ist. Da lohnt sich die Nachbearbeitung kaum. So, dann nochmal vielen Dank für euch allen. Dann wünsche ich euch nochmal einen schönen Abend. Und ich mache jetzt auch Schluss. Ich habe echt schon so einen, man merkt das, man kriegt so einen klebrigen Mund irgendwann. Ich muss jetzt dringend was trinken.